Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zum 8. Bienengespräch, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Imkerei-Ausbildung. Wir sind zu Gast bei Albert Schittenhelm in Mistelbach. In Niederösterreich ist Imkermeister und einer der großen Lehrer in Österreich, was Bienen betrifft und die Imkerei. Und im zweiten Teil telefonieren wir mit Michael Bucher in Oberndorf bei Schwanenstadt in Oberösterreich. Er wird uns über seine Arbeit mit Bienen in der Varibeute erzählen. Bienengespräch, 8. Ausgabe. Wir sind in Mistelbach, eine gute Dreiviertelstunde durch die blanke Nacht gefahren. Also Nacht ist gut jetzt am Abend, aber durch die Pampa, schwarze Landschaft. Dunkelheit. Durch die Dunkelheit von Wien weg. Wir sind zu Gast bei Albert Schittenhelm. Vielen Dank, Albert, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja. Es freut mich sehr, dass ihr zu mir gekommen seid. Ingrid Rachbauer ist wieder mit dabei. Sie ist mitgefahren und wir sitzen jetzt gemeinsam auf so einem Bankerl in Alberts Bienenladen. So heißt es, oder? Bienenladen. Das Bienengeschäft. Das Bienengeschäft. Weil wir haben früher geheißen, alles rund um die Biene. Und die Mistelbacher sagen das Bienengeschäft. Und wir haben uns der Gewalt des Kunden gebeugt. Und jetzt heißen wir das Bienengeschäft. Es riecht gut. Es ist ein schönes Licht jetzt im Winter. Es ist hell. Es ist auch wirklich was zu hören. Und wir haben einen schönen Samstag jetzt Mitte Dezember. Und ich möchte noch was zum Geschäft ergänzen. Also man kommt rein, weil die Hörer und Hörerinnen können das ja nicht sehen. Zuerst hat man mal die blanke Pracht. Also man weiß gar nicht, wohin man schauen soll. Und ich sage mal, es geht so ein bisschen mit der Kosmetik und mit dem, was jeder Mann, jeder Frau so mit Bienenprodukten kennt, los. Und dann gehst du nach hinten und dann kommen schon die Details, die Kerzen. Also und ganz am Schluss. Das sind die Honigschleudern und die Dinge, die, also ich habe mit dir das erste Mal in der Ausbildung eine Abfüllanlage berührt und das Ganze, also da hinten, das ist für mich so wie ein Schatz. Ganz hinten hast du den Schatz, wie was die Produktion braucht, die Einzelteile. Und ich meine, wir sitzen da jetzt direkt neben den gemischten Trüffel, also das ist ein halber Meter hin. Ja, das ist... Ihr könnt euch ruhig verführen lassen. Schokolade ist auch dabei. Ja. Es war nur so, wir mussten natürlich ein bisschen was anderes, nicht nur Imkereibedarf führen, weil die Imkersaison, das sind, man muss ehrlich sagen, 5 Monate, 6 Monate. Die Miete läuft 12 Monate. Die EVN will 12 Monate was haben. Meine Mitarbeiterinnen wollen 12 Monate an Gehalt haben. Das heißt, man muss natürlich schauen, dass man 12 Monate Einnahmen hat. So ist jetzt ein bisschen ein Geschenkartikelgeschäft dazugekommen mit Kosmetik, Kerzen, Birkerlebkuchen, was mir erzählt. Etc. etc. Also alles irgendwo ein bisschen was mit Honig, Biene zu tun hat, aber ein bisschen weiter drüber hinaus. Ja, Natur. Natur, ja, das ist uns ganz wichtig. Also Nachhaltigkeit und so. Ich meine, warum wir nämlich zu dir gekommen sind, ist, wir haben bei dir die Imkerei-Ausbildung gemacht. Wir haben jetzt in Wien Bienen und leben von deinen Informationen. Aber immer wenn wir irgendwem erzählt haben aus der Szene, wir haben beim Albert Schittenhelm den Imkereikurs gemacht, haben eine kurze Pause gemacht und haben beeindruckt geschaut beim Albert. Und das war echt, also ein Ruf, der dir vorausgeeilt ist, weil dadurch sind wir eben dann eben hinkommen, aber auch dir immer nacheilt und parallel eilt. Und wir wollen heute in diesem Gespräch ein bisschen herausfinden, warum das so ist in der Ausbildung. Und ich hätte dann noch eine Frage dazu. Also da gibt es auch noch den Orden. Du hast den Waterorden, ja? Also die Schule nach Waadt, ja, also das ist ein richtiger, ja. Also vielleicht kannst du mal erklären, was dich da so, also was du und Waadt, also was ist das eigentlich? Also Waadt ist im Grunde genommen die Imkerschule. Was mich persönlich auszeichnet, ich glaube, das müssen meine Kursteilnehmer beurteilen. Ich kann nur sagen, für mich ist Imkerei Spaß, Freude. Das ist wirklich das schönste Hobby der Welt, das ich mittlerweile zum Beruf gemacht habe. Und ich versuche in meinen Kursen einfach dieses Feuer, das in mir da entfacht ist, rüberzubringen. Und das, ich glaube, das ist es. Und man muss ehrlich mit den Kursteilnehmern umgehen. Man muss schauen, dass man die gleiche Augenhöhe bewahrt. Und ich glaube, alles andere, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Imkerei und vorträgt, denke, das kommt dann von alleine. Und dann kommen Fragen zwischendurch, die man versucht, so ehrlich wie möglich zu beantworten und so präzise wie möglich. That's it. Also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du so vielfältig bist wie der Bienen. Ja? Also weil die Klasse war bunt gefüllt mit Leuten aus allen Altersgruppen, Herkünften, Geschlechtern. Die Fragen waren wirklich, also auch aus allen Ecken. Und du hast das aber alles auffangen können, habe ich das Gefühl gehabt. Also das ist, also so, ich habe mal mitgenommen von dir, vieles geht. Und jeder ist sein eigener Fachmann, seine eigene Fachfrau, ohne dass du jetzt irgendwie da vorne gestanden wärst und gepredigt hast, so müsst ihr das machen. Das habe ich überhaupt nicht in Erinnerung, aber du hast sehr wohl, sagen wir mal, auf Punkte Wert gelegt, wo es dir wichtig war, dass wir hinschauen. Also ich weiß jetzt eh nicht, ob wir alles so gut schaffen, wie wir es von dir gehört haben. Ich glaube, das ist eine Praxis, die man halt im Laufe der Jahre erwirbt. Also das ist ganz klar. Man kann natürlich in erster Linie eine oder zwei Betriebsweisen vorführen, eine nach Möglichkeit eine erfolgreiche Betriebsweise. Und wichtig ist aber dann, dass sie die Kursteilnehmer, wenn sie der Meinung sind, dass sie soweit sind, dass sie sich bei der Imkerei einigermaßen auskennen, dass sie sich dann anfangen zu emanzipieren und dann ganz einfach über den Tellerrand drüber hinausschauen und dann sagen, ja, das, was der Schittenhelm gesagt hat, das ist ganz gut, aber mir gefällt das so und so besser und das ist gut so. Das ist wirklich, jeder soll so arbeiten, wie er glücklich ist und glücklich wird. Er soll natürlich in erster Linie in Fokus haben, dass der Biene gut geht. Das ist einmal die Hauptsache dabei. Und fertig. Und weil du zuerst gesagt hast, ja, du glaubst, dass ich so halt alles abgedeckt habe und so weiter und so fort. Man darf nicht vergessen, ich tue seit 25 Jahren Imkern. Ich habe Imkereifachgeschäft. Ich habe täglich meine Gespräche mit den Imkern. Ich lerne wahnsinnig viel durch die Imker und ich muss es auch zugeben, man ist natürlich nicht ausgelernt. Man lernt dann mit so Kursen, mit Anfängern jede Menge dazu. Und es ist mir nicht einmal passiert, dass so ein Kursteilnehmer gesagt hat, warum machst du das so umständlich? Es ginge so viel einfacher. Und da muss man einfach so weit sein, dass man sagt, du hast recht, warum mache ich das wirklich so? Und da muss man halt dann wirklich schauen, dass man sich dann auch weiterentwickelt und auch daran lernt, ne? Natürlich. Und was ist dir so grundsätzlich wichtig, wenn du diese jungen Imker und Imkerinnen oder möchte gern Imker und Imkerinnen vor dir hast? Was ist so für dich das Wichtigste? Außerdem, dass die Biene gesund, ein gesundes Wachstum haben soll, ein gesundes Leben. Nicht nur das Interesse wecken, sondern die Leute auch dazu führen, auch wirklich damit zu beginnen. Weil erst dann kann man beurteilen, ist das was, was mir Freude macht? Ist das was, womit ich meine Freizeit verbringen möchte? Und ich glaube, dass die Natur uns braucht, dass die Natur uns wirklich braucht. Und die Imker sind ja die Anwälte der Bienen. Wildbienen haben leider Gottes das Pech, dass sie so wenig Leute um sie kümmern. Die Honigbienen haben ja Gott sei Dank uns als Anwälte. Und ich denke mal, je mehr Anwälte es gibt, umso besser ist es für die Biene. Wobei ich allerdings dazu sagen möchte und das wirklich als ganz dringenden Appell verstanden wissen will, nicht nur anfangen mit der Imkerei und dann bei den ersten Schwierigkeiten sagen, ach, das wird nichts, das gefällt mir nicht und so. Es kommen natürlich Rückschläge, es gibt schwierigere Jahre, es gibt bessere Jahre und wenn man sogar mal einen Totalverlust bei den Bienen hat, nicht wirklich ins Boxhorn jagen lassen, sondern weitermachen. Das nächste Jahr wieder, okay, ich fange wieder von vorne an, was soll ich machen und so. Also das wäre mir schon wichtig, dass man nicht sofort nach den ersten Schwierigkeiten halt dann sagt, nein, das ist nicht meins. Ne? Und kann man Bienen auch quälen durch seine Vorgangsweise? Naja, freilich kann man das. Also man kann ja im Grunde genommen der Biene nicht wirklich was aufzwingen. Die Biene reagiert ja sofort auf das, was man ihr vorgibt. Entweder positiv oder negativ. Man weiß, dass die Biene einen Stachel hat. Wenn man da irgendwelche Fehler macht, gravierende, dann wird man damit da irgendwo ein bisschen konfrontiert. Natürlich kann ich, also die Biene ist ja kein domestiziertes Tier. Die Biene ist nach wie vor das Wildtier, das sie seit Millionen von Jahren ist oder war. Das Geheimnis vom Imker ist, die Biene wirklich nur zu leiten, zu lenken, ein bisschen so in seine Richtung zu bringen, aber die Biene im Grunde genommen gewähren zu lassen, wie sie es von Natur aus gewöhnt ist. Nicht? Und das ist eben das Entscheidende, dass man die Biene sich entwickeln lässt, dass man es bei der Entwicklung nicht bremst, dass man nicht wirklich auf Teufel komm raus Honig rausnimmt, sondern eben diese wichtigen Reserven drinnen lässt. weil auch im Honig wichtige Stoffe drinnen sind, die natürlich durch die Winterfütterung mit dem Zucker nicht ersetzt werden können. Das ist ganz wichtig, dass man das auch so berücksichtigt. Also da gibt es schon einige Dinge, wo man seine Fehler machen kann und die Bienen, sagen wir mal unter Anführungsstriche, quälen kann. Mhm. Zu viel reinschauen, ständig die Königin suchen. Ja, freilich. Also. Als Anfänger ist das wahrscheinlich irgendwie so. Natürlich, aber wobei ich da schon unterscheiden möchte, also wenn der Anfänger oft reinschaut, dann hat das schon seine Berechtigung, weil der Anfänger muss ja irgendwann einmal begreifen, wie so das, der Bienen tickt. Und mit der Zeit sollte man sich dann halt ein bisschen zurückhalten. Also ich bin zum Beispiel ein Verfechter davon, der Fluglochbeobachtung. Man kann am Flugloch so viele Dinge beobachten, die man sich drinnen gar nicht anschauen muss, weil man, wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat, ganz genau weiß, wie es da drinnen zugeht, was da jetzt gerade los ist, warum die Bienen so nervös am Flugloch herumtun, warum da Krabbler zittrige Bienen sind und so weiter und so fort. Ne? Da kann man dann sehr schnell drauf reagieren. Es hat ja auch einen Grund, warum man nicht nur mit einem Bienenvolk beginnen soll, sondern nach Möglichkeit mit 3 oder 4 Bienenvölkern beginnen soll. Eben weil am Anfang die Neugier so groß ist und dass man dann halt die Neugierde auf 3 bis 4 Kandidaten verteilt und dann halt nicht das einzelne Bienenvolk alle 2 Tage aufmacht. Ne? Was sagst du, Ingrid, das haben wir schon, Fluglochbeobachtung, wir haben ein Bankerl hingestellt in sicherer Entfernung und schauen da wirklich viel zu. Ja, ganz wichtig. Den Hund, den wir auch dabei gehabt haben beim Kurs, ja, der ist gestochen worden von 5 Bienen und der wartet dann immer beim Gartentor auf uns. Der geht dann immer genauer hin. Ja. Also du sagst praktisch, also ein Wort ist schon gefallen, die Betriebsweise ist etwas, was man in Kursen den Leuten beibringt. Für mich war völlig neu, dass es überhaupt sowas, also ein Konzept wie unterschiedliche Betriebsweisen gibt. Und Betriebsweise ist, wie man die Bienen in ihre Behälter einteilt. Betriebsweise ist grundsätzlich das, was sie mit den Bienen selbst macht. Das ist die Arbeit des Imkers mit den Bienen. Das ist die Betriebsweise. Ich kann natürlich eine Betriebsweise, ich habe zum Beispiel eine biologische Betriebsweise. Ne? Das gibt Möglichkeiten, dass man mit den Bienen eine biologische Betriebsweise macht. Die Geschichte am Dachboden, habe ich mir gemerkt. Am Dachboden hast du einen Wild. Ja, der leider Gottes nicht mehr lebt. Ja, also der hat 2 Jahre lang hat das Bienenvolk am Dachboden oben gelebt. Das war ein Schwarm, der in den Dachtfirst eingezogen ist und wirklich dort 2 Jahre lang gelebt hat. Ich habe dort zwar die Varroa-Behandlung gemacht, die ganz wichtig ist, aber sonst habe ich das Bienenvolk dort in Ruhe gelassen und das hat 2 Jahre lang überlebt, bis dann irgendwann einmal oben zu heiß geworden ist am Dachboden und doch die Waben voll mit Honig waren. Und dann natürlich durch die Hitze sind die Waben abgerissen und runtergefallen am Boden und da ist das Bienenvolk leider Gottes, weil ich es zu spät gemerkt habe, eingegangen drauf. Aber ansonsten wahnsinnig interessant zu beobachten, so ein Bienenvolk. Und eben wie gesagt, also es gibt nicht nur die Betriebsweise, die biologische Betriebsweise, sondern man kann extensiv arbeiten. Das heißt, dass man wirklich eher selten ins Bienenvolk hineinschaut, dass an unter Umständen der Honig vielleicht gar nicht so besonders wichtig ist. Man kann ein Bienenvolk natürlich auch forcieren, also dass man besonders viel Honig ernten kann, dass das Bienenvolk besonders zeitig zu brüten beginnt und so. Ne? Und das umfasst alles die Betriebsweise. Auch die Wanderei gehört da dazu, ob man wandert? Ja, freilich, ob man Standimker ist oder wandert. Mhm. Ja, wenn man da eine zusätzliche Tracht, eben den Waldhonig eventuell noch ausnützen kann und so, ja. Und ein professioneller Imker, der davon lebt, wird wahrscheinlich eine andere Betriebsweise dann auch haben, wie jemand, der eben 30 Völker hat. Selbstverständlich, es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich 5 Bienenvölker betreue, wo die einzelnen Bienen wahrscheinlich per Namen kenne oder ich habe ein paar 100 Bienenvölker, wo ich wirklich schauen muss, wie ich mit meiner Zeit zurande komme. Dass ich halt genau das, was halt wirklich wichtig ist, bei den Bienen mache und alles andere halt weglasse. Da fällt dann natürlich die Neugierde weg, die halt bei 3, 4, 5 Bienenvölkern, die man hobbymäßig hält, natürlich da ist. Nicht? Und da gehören aber auch praktisch zur Betriebsweise hin, ob man eine Großraumbeute hat oder ob man Flachzagen, diese Beutenwahl ist ein eigenes Thema. Ist ein ganz eigenes Thema, ja. Da haben wir von einem Hörer eine E-Mail bekommen, und zwar aus Borgholzhausen am Taunuswald in Deutschland von Harald Gürtler. Und er sagt, er würde sich wirklich dafür interessieren über die unterschiedlichen Beuten, die Unterschiede und den Eigenbau. Im Wesentlichen ist das die Frage, Kann man was durch eine falsche Beutenwahl falsch machen? Im Prinzip kann ich ein Bienenvolk ja in jeder Behausung halten, sage ich einmal. Also man sagt halt so landläufig, ich kann es in einer Schurkschachtel halten, wenn die Schurkschachtel groß genug ist. Nein, es geht ja, bei der Beutenwahl geht es grundsätzlich darum, dass ich auf das Bienenvolk Rücksicht nehmen muss und dass ich mir das trotzdem so weit erleichtere, dass ich halt Waben aus dem Bienenvolk herausnehmen kann, ohne dem Bienenvolk zu viel zu zerstören. Mhm. Das ist einmal wichtig. Es gibt jetzt sehr viele Alternativbeuten, die da in der letzten Zeit halt so ganz groß in Mode gekommen sind. Zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel die Bienenkiste, die Top-Bar-Hive oder die Varee-Beute. Das sind alles so Beuten, die also meine Sache nicht sind. Ich sage es gleich klipp und klar, wie ich das sehe. Du imkerst in der Großraumbeute, im Naturbau, das heißt, du gibst keine Mittelwände vor, sondern lässt dir die Waben selbst unterbauen. Genau, richtig, ja. Das halt in erster Linie im Brutraum. Im Honigraum habe ich schon Mittelwände drinnen, da habe ich dann Flachzagen. Also man nennt das Zadand oder 1,5 Zander. Das ist ein Rähmchen, ist so groß wie 1,5 Zander Rähmchen groß sind, also hoch sind. Und da gebe ich schon oben einen Anfangsstreifen hin und die Bienen lasse ich dann fertig ausbauen. Und diese modernen Beutesysteme, sagst das du? Das sind natürlich auch, die meisten sind natürlich auch mit Naturwabenbau. Allerdings gibt es dort dann schon hin und wieder den Nachteil, dass ich den Bienen dann nicht wirklich was rausnehmen kann. Also oftmals ist es dann so, dass ich den Bienen unter Umständen was zerstören muss. Beziehungsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Bienenkiste arbeiten möchte, was ja, spricht ja im Prinzip nichts dagegen. Es soll ja wirklich jeder mit seiner Betriebsweise, mit seiner Beute glücklich werden, dann wäre es natürlich interessant, wenn man da einen Kurs machen würde dazu, weil jede Betriebsweise, jede Beute hat natürlich so Eigenheiten. Und der Dr. Roland Berger zum Beispiel in Klosterneuburg, der hält Kurse ab, die immer völlig ausgebucht sind. Wenn sich da wirklich wer für so eine Bienenkiste interessiert, dann wäre es wirklich anzuraten, dort den Kurs zu machen, weil da sind so viele Feinheiten dabei, dass man da halt dann auch wirklich einen Spaß und eine Freude dran hat. Und vor allem, dass es den Bienen dabei gut geht. Zum Bauen, zum Selbstbauen ist es ein Kurs bei Ihnen? Man kann das nein, nicht nur zum Selbstbauen, sondern da geht es auch um die Betriebsweise. Mhm. Ja, freilich. Aber was, ja? Ich habe nur eine ältere Dame in Erinnerung, die habe ich im Verein getroffen, Wien West, wo ich Mitglied bin, die gesagt hat, sie hätte sich lieber eine kleinere Beute genommen, weil sie der Zart kam. Die Größe der Beute hängt natürlich mit dem Bienenvolk zusammen. Ein Bienenvolk hat im Sommer zwischen 50.000 und 60.000 Bienen drinnen und die müssen irgendwo unterkommen und die haben dort natürlich auch noch die Vorräte, die haben die Brut drinnen und so weiter und eine Beute, die kleiner ist als 60 Liter zum Beispiel, 60 Liter Inhalt, macht nicht viel Sinn, weil die Bienen dann sofort zum Schwärmen beginnen und man hat dann mehr Arbeit, als es notwendig ist. Aber was könnte man dem Harald Gürtler jetzt aus Borgholzhausen raten, wenn er so am Beginn steht? Wenn er so am Beginn steht, es spricht grundsätzlich nichts dagegen, sich seine Beuten selbst zu bauen, dann würde man allerdings an gängigen Modellen irgendwo ein bisschen Maß nehmen. Also ich würde erstens einmal nicht ein neues Rähmchenmaß erfinden, weil da gibt es eh schon genug. Ich würde es zum Beispiel auch so gestalten, dass ich mir jederzeit was dazu kaufen kann. Weil am Anfang sagt man, ja, ich möchte nur 2-3 Bienenvölker haben und jeder, der schon mal begonnen hat mit den Bienen und 3 Jahre imkert, weiß, dass er dann sehr schnell auf 8 bis 10 Bienenvölkern ist. Das geht dann ziemlich rasch, oft fehlt dann die Zeit, dass halt wirklich alles kompatibel ist. Das wäre halt wichtig. Ich bin kein besonderer Freund von besonders großen Rähmchen, außer im Brutraum drinnen. Brutraum ist eine eigene Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Honigraum runterhebe und da sind volle Honigwaben drinnen, das macht dann wirklich dem Kreuz keine Freude mehr. Also ich habe gleichzeitig einen Kieserkurs besucht, gebucht, einfach Rückenmuskulaturschule. Und ich habe schon was gekommen, das ist echt schwer. Ja. Also da würde ich schauen, dass man vielleicht so kombiniert ein bisschen, also dass man unten im Brutraum können ruhig ein bisschen größere Waben drinnen sein. Man hebt das eigentlich kaum raus. Mhm. Und dann eben im Honigraum, dass man da mit Flachzagen arbeitet. So wie die Imkerschule in Wartunken zum Beispiel, die haben durchgehend eine Flachzagenbetriebsweise, spricht meiner Meinung nach auch nicht wirklich viel dagegen. Was ich auch noch in Erinnerung habe aus der Ausbildung mit dir, ist, wie wichtig es ist, dass man gleich von vornherein biologische Lacke verwendet und so Dinge. Falls man später auf Bio umsteigen will, was ich überhaupt so lustig gefunden habe, Weil ich mir dachte, wir sind doch eh Bio, oder? Sind wir nicht von Anfang an Bio? Naja, das ist, das behaupten viele konventionelle Imker, dass das eh alles Bio ist. Nur, ich denke mir, dass unsere Kundschaften schon das Recht haben, dass das auch wirklich kontrolliert Bio ist. Dass da halt wirklich wer da ist, der darauf schaut, dass das auch wirklich biologisch alles passiert. Man muss auch gleich vorweg schicken, dass es da nicht um den Honig geht. Honig ernten wir alle beide den gleichen. Ja, es geht um die Betriebsweise. Es geht zum Beispiel bei den Mittelwänden darum, dass die eben aus biologischer Produktion sind. Konventionelle Mittelwände können jede Menge Rückstände von irgendwelchen Behandlungsmitteln haben, zum Beispiel so wie früher das Apistan war oder verschiedene andere Mittel. Die sind fettlöslich und setzen sie natürlich dann im Wachs an. Und das wird eben bei der biologischen Betriebsweise wird das untersucht. Und da kann man dann sagen, ja, ist die Wabe geeignet für biologische Betriebsweise, ja oder nein? Nicht? Also da gibt es schon das Winterfutter zum Beispiel. Das Winterfutter, da darf ich nicht jeden Zucker verwenden, sondern es muss ein biologischer Zucker sein und so. Also es gibt gewisse Sachen, die ich nicht machen darf. Also wie es bei den Königinnen zum Beispiel, darf keine Flügel stutzen und so. Also da gibt es schon große Unterschiede auch. Wenn man dann eventuell Demeter-Imker ist, da gibt es ja gerade bei der Königinnenzucht, gibt es dann ganz gravierende Unterschiede. Also da muss man zum Beispiel aus dem Schwarmtrieb heraus vermehren und so weiter. Also das sind schon wirkliche Feinheiten und da würde ich nicht sagen, dass halt jeder konventionelle Imker gleichzusetzen ist mit einem Bio-Imker. Das muss man schon sagen. Aber da geht's. Ja. Ist die Frage beantwortet jetzt oder war das? Ja, ja. Ja. Also da geht's dann schon praktisch ins Philosophische auch hinein. Das, wenn man es wild betreibt. Würde ich nicht sagen. Also, ach so, das ist immer ja, real und naturwissenschaftlich. Also macht ja nicht wirklich, also es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt das Behältnis, wo der Honig drinnen gelagert wird, ob das was Rückstandsfreies ist oder ob dort irgendwelche Giftstoffe drinnen gelagert schon, sind. Nicht? Aber wie die Königin Vermehr, ist das... Naja, die biologische Betriebsweise orientiert sich an der Natur. Nicht? Und es kommt in der Natur eben niemand auf die Idee, dass einer Königin einen Flügel wegzwickt. Ach so, also, ja. das ist dann... Also wie es genauso bei den Schweindeln darf ich zum Beispiel ja, nicht mehr kopieren und die Ohrwascheln wegdrücken und die Hauer raus. Und das ist nicht nur Philosophie, das ist echt. Ja. Das glaube ich auch, ja. Ja. Die Schwarmvermeidung ist neben der Betriebsweise auch eine große Geschichte, die man in der Ausbildung den Leuten beibringt. Schwarmvermeidung nämlich, oder? Schwarmvermeidung, nicht? Ja, genau. Weil einfach, man muss irgendwie verhindern, dass die Bienen im Sommer, und das war eigentlich meine größte Angst, bei uns Bienen zu halten, weil man dachte, oh Gott, da kenne ich mich wirklich nicht aus. Mhm. Es gibt zwei Dinge, auf die man Rücksicht nehmen muss. Also das erste ist, dass man den Bienen wirklich immer rechtzeitig Platz gibt. Also Platznot ist immer der Schwarmtrieb. Und das zweite ist, möglichst junge Königinnen halten. Also wenn die Königin 1 bis 2 Jahre ist, dann ist noch ausreichend Königinnenpheromon da, das von den Arbeiterinnen vertragen wird, in jedem Winkel von der Beute. Und die Bienen unterdrücken dann natürlich den Schwarmtrieb. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das eine ältere Königin ist, da wird nicht mehr so viel Pheromon produziert, die legt unter Umständen nicht mehr so regelmäßig Eier, nicht mehr so viel Eier und so. Und das sind alles so Dinge, die halt dann in Richtung Schwarm gehen. Ne? Also da, ich glaube, dass es gar nicht so kompliziert ist. Okay. Oder gibt es dann wirklich auch viele verschiedene Sachen, die man eben in der Ausbildung lernen kann, wie man eben Flugling, Saugling und was weiß ich, großartige Namen. Ja, da gibt es ja schon. Aber da muss man einen Kurs. Ja. Wäre sicher gescheiter, also ja. Das ist jetzt so. Genau, eben. Ja, ja. Ist sicher besser, wenn man das sieht, wie es funktioniert und nicht nur irgendwo erklärt bekommt. Ja. Was gerade bei der Schwarmvermeidung auch eine wichtige Sache ist, ein Bienenvolk schon einmal gar nicht in den Schwarmtrieb kommen zu lassen, weil dann wird es kompliziert. Mhm. Ein Bienenvolk, das einmal, wo der Schwarmgedanke manifestiert ist, den wieder da aus dem Bienenvolk herauszukriegen, das ist viel schwieriger, als den Bienenvolk oder das Bienenvolk gar nicht einmal in den Schwarmtrieb kommen zu lassen. Mhm. Also so wie viele, ja, alteingesessene Imker halt der Meinung sind, ja, wenn ein Bienenvolk, wenn man sieht, dass da Weiselzellen drinnen sind, dann brich ich die Weiselzellen ganz einfach aus und dann begründet sich das natürlich auch, warum ich alle 8 Tage in ein Bienenvolk reinschauen muss, weil ich auch alle 8 Tage natürlich dann die Weiselzellen ausbrechen muss und so weiter. Also, um zu verhindern, dass neue Königinnen stehen, die dann abhauen würden. Genau, nur mit Weiselzellen herausbrechen ist es ja nicht getan. Symptombekämpfung, wie wenn ich beschnupfen würde. Wenn ich Kopfweh habe und ich nicht mehr Kopfwehpulver, ist die Ursache nicht behoben, aber ich spüre es nicht mehr. Ne? Mhm. Ja. Watt ist schon mehrfach gefallen. Also wir sind in Österreich in einer Situation, da ist Wien in der Mitte und rundherum ist Niederösterreich und da gibt es einfach Landwirtschaftsschulen. Ja. Und Watt ist eine davon. Watt ist eine davon, ja, Mistelbach, wir haben da auch eine. Ist eine zweite davon. Und da gibt es einfach in der ganzen Landschaft rundherum immer, also viele dieser Schulen und Watt hat sich also so einen Standort geschaffen oder also einen Namen geschaffen, weil sie eben Imkereiausbildung zu einem großen Thema macht. Die Landesimkerschule. Watt ist die Landesimkerschule von Niederösterreich, ja. Mit eben Ableger, dass sie in Mistelbach, wo wir den Kurs gemacht haben bei euch, dann eben am Wochenende Kurse anbietet, dort an der Landwirtschaftsschule. Genau. Also, organisiert aus Watt. Das ist bei den Neueinsteigerkursen, wir haben da angefangen, es hat dann insgesamt 5 Standorte gegeben, da war zum Beispiel Zwettl, der Edelhof, es war in Mistelbach, Watt. Pyra war zum Beispiel ein Standort. Und der 5. fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jetzt glaube ich, sind 7 oder 8 Standorte mittlerweile. Also es ist wirklich das Interesse so groß, dass wir wirklich dann schauen haben müssen, dass man die Kursteilnehmer überhaupt irgendwo unterbringt und dass die halt wirklich fachmännisch betreut werden. Also ich habe jetzt schon 4 Kurse parallel laufen gehabt. Also das war wirklich an meiner Grenze. Nicht? Und wenn man weiß, dass so ein Kurs besteht ja nicht nur aus einem Kurstag, sondern das sind insgesamt 3,5 Kurstage, dann ist das schon heftig. Aber wir haben irgendwie so den Eindruck bekommen, dass das wirklich einerseits gut organisiert ist, aber andererseits auch wirklich ein Bedürfnis ist, die Leute auszubilden. Dass man die nicht einfach irgendwelche Bienen kaufen lässt, sondern dass man wirklich schaut um eine fundierte Ausbildung. Und das ist, glaube ich, schon was wert. Ja, das ist, natürlich ist das was wert. Also wie ein Verantwortungsgefühl, so wie man es eigentlich die Bienen gegenüber hat, also den Menschen gegenüber. Es ist ja ganz einfach erklärt, also mir ist es auf jeden Fall lieber, wenn mein Nachbar Imker ein gut ausgebildeter Imker ist, als wenn das jemand ist, der nur da so dahin wurscht. Warum? Nicht? Ja, weil ganz einfach Krankheiten wesentlich früher erkannt werden können. Wir haben da leider Gottes im Bezirk Mistelbach gerade einen Faulbrutfall. Und ich war gerade unterwegs und ein Neueinsteiger, den ich erst im gleichen Jahr oder im Jahr davor im Kurs gehabt hat, ruft mir an und sagt mir, er glaubt, dass er in seinem Bienenvolk ein Faulbrut hat drinnen. Ja, das hat mich total überrascht, weil viele alteingesessene Imker die Faulbrut gar nicht erkennen. Und der war im Kurs und hat gesagt, ich glaube, ich habe die Faulbrut, bin dann hingefahren zu ihm und er hat die Faulbrut gehabt. Und das beeindruckt mich einfach. Nicht? Und das ist es eigentlich, was es ausmacht. Nicht? Wenn ich gut ausgebildet bin, dann kann ich Sachen wesentlich früher erkennen und das ist alles nicht so besonders dramatisch dann im Endeffekt. Ja, und es auch dann mitzuteilen und dich anzurufen, ist ja auch ein Teil der Ausbildung, dass man sich dann nicht versteckt und sagt, oh Gott, ich habe die Faulbrut, das sage ich lieber nicht. Nein, aber da hast du ja Meldepflicht in Wirklichkeit bei der Faulbrut. Ja, Pflichten gibt es viel in Österreich, ja. Ja, ich muss sagen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich, was ich da jetzt sage, aber ich glaube, dass da jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Imkergeneration herankommt. Also erstens einmal, die sehr gerne zusammenarbeiten, die sehr offen sind mit dem, was sie tun, das alles nicht wirklich so im Versteckten machen. An euch beiden merkt man ja, ihr geht ja auch in die Öffentlichkeit, ihr tut was. Es ist nicht so, dass ihr es für euch zu Hause im kleinen Kämmerlein macht, sondern ihr teilt den Leuten das mit. Ja, irgendwo wahrscheinlich auch ein bisschen den Spaß, nicht? Weil sonst macht man das nicht so konsequent, dass man da permanent irgendwelche Themen anbietet, wo man irgendjemanden interviewt. Nicht? Also das finde ich schon, dass da wirklich jetzt was passiert, wo Leute Gemeinschaften bilden, die Produktions- und Vermarktungsgemeinschaften haben und so. Der eine hat halt die bessere Hand für die Bienen, der andere ist ein bisschen ein besserer Vermarkter und so. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach jetzt gerade entsteht. Nicht? Früher war das eher so und ich habe das auch gemerkt, wie ich angefangen habe mit den Bienen, dass wenn ich da im Verein eine Frage gestellt habe, dann ist die nicht wirklich ausreichend beantwortet worden. Das ist meistens dann von irgendjemandem beantwortet worden, der es gar nicht so genau gewusst hat. Der hat dann irgendwas vermutet und die das gewusst haben, sind halt dort gesessen und haben nichts gesagt. Nicht? Und das ist halt so schade. Nicht? Aber warum ist das so? Warum war das so? Na, wenn man da jetzt mit viel Sympathie einen Grund suchen will. Weiß es nicht. Ich glaube, dass man da jetzt vielleicht ein bisschen befürchtet hat wegen der Konkurrenz oder so. Aha. Ich muss gestehen, dass ich aber wirklich das Glück gehabt habe, mit dem Alfred Petschnink, der mich da in die Imkerei eingeführt hat. Also das ist wirklich mittlerweile ein väterlicher Freund für mich. Der war so begeistert, dass ich angefangen habe mit der Bienenzucht. Der hat mir wirklich so über das alles drüber geholfen, über die Anfangsschwierigkeiten. Der hat wirklich glaube ich, 2 oder 3 Jahre hat er mit mir gemeinsam teilweise bei den Bienen gearbeitet und hat mich teilweise bei seinen Bienen arbeiten lassen unter seiner Anleitung und so, was ja bei einem Imker normalerweise gar nicht vorkommt. Also dem bin ich sehr, sehr dankbar. Ich wäre sicher nicht so weit, wenn mit Alfred da nicht wirklich so unterstützt hätte. Und wie hast du das, warum hast du das angefangen? Wie alt warst du da? Naja, das war jetzt vor 25 Jahren war ich ja 28 Jahre. Aber 28 Jahre. Ist ja auch nicht, also es gibt viele ganz junge, also Jugendliche, die mit dem Vater vielleicht das irgendwie lernen, aber 28 Jahre, da habe ich andere Sorgen gehabt, sage ich mal. Na, es war so, dass wir aufs Land gezogen sind, also ich komme ursprünglich aus Wien, sind dann aufs Land gezogen und haben viele Dinge selbst produziert dann. Okay. Also wir haben unsere Erdäpfel angebaut, wir haben sogar Weizen geerntet dann und haben es, also dreschen lassen und haben uns dann selber das Mehl draus gemacht, ein Vollkornmehl und so. Und dann war es so, dass ein Sohn von mir relativ schwer erkrankt ist und er hätte müssen sein Leben lang Medikamente nehmen. Nicht? Und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht, wir versuchen es mit einer kompletten Ernährungsumstellung. Und da war dann eigentlich ein kleiner Schritt noch, wenn wir jetzt viele Sachen jetzt schon biologisch produzieren, dass wir halt auch in der Imkerei einsteigen. Und da war eben der Alfred, der dann sofort begeistert war und wirklich mir total geholfen hat. Also ich habe sofort 2 Bienenvölker gehabt und sofort vom ersten Jahr weg meinen eigenen Honig und also es war, ja, so bin ich in die Imkerei gekommen. Und dein Sohn braucht keine Medikamente? Der braucht keine Medikamente mehr, der ist pumperl gesund. Wahnsinn. Ja. Mhm. Ja, aber das ist schon, also auf dieser Grundlage dann selbst Imkerei zu betreiben, aber dann es zu lehren, ist ich glaube, das spürt man. Also praktisch, ja, weißt du, was ich meine? Also es hat eigentlich schon viel früher begonnen. Wie ich die Imkermeisterprüfung gemacht habe, das war 1999, wo ich zufälligerweise gerade Schulwart in der Hauptschule Aspern. Herrlich. Und war der Meinung, dass Gott und die Welt möchte jetzt nichts anderes erfahren als die Imkerei. Mhm. Und habe dort den Direktor gefragt, was er davon hält, wenn wir da Bienen in die Schule stellen. Mhm. Und ja, es waren eigentlich alle sehr angetan und wir haben dann binnen kurzer Zeit haben wir Bienenvölker in der Schule gehabt und dann sind Schüler in einem Freigegenstand unterrichtet worden, werden nach wie vor unterrichtet. Ich mache es jetzt mittlerweile nicht mehr, weil mir das mittlerweile schon zu viel geworden ist. Aber ich habe dort gute 15 Jahre, glaube ich, habe ich da die Imkerei betreut und Schüler unterrichtet und ich muss sagen, mir hat das immer schon wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass ich mir im Laufe der Zeit durch die vielen Gespräche mit Kunden im Geschäft und so ganz ein gutes Wissen angeeignet habe und ich hätte es schade gefunden, wenn ich das alles für mich behalte. Und so war das eigentlich ein relativ logischer Schritt, dass man dann halt auch in Kursen das Wissen weitergibt. Was mich aber sehr interessiert, ist eben, du hast dieses Wissen flüssig, also das formt sich immer wieder. Also das ist nicht fest und in Wachs, Bienenwachs gegossen. Ja. Da tut sich was. Also du probierst und experimentierst immer und weiter, ja. Und sagst also, deine Schüler, probiert selbst einmal was aus und verlasst euch nicht unbedingt auf das, was man euch sagt, weil das könnte eventuell nicht richtig sein oder nicht. Das ist nicht unbedingt, aber es hat natürlich jeder seine, wie wir zuerst gesagt haben, Betriebsweise. Nicht? Ja. Es haben alteingesessene Imker haben hervorragende Betriebsweisen. Die würden ja nicht 50 Jahre lang imkern, wenn sie nur Misserfolge hätten. Mhm. Ja. Darum rate ich zum Beispiel an jeden Neuling, wenn er die Gelegenheit hat, bei einem alten Imker irgendwo mitzuarbeiten, dem Fragen zu stellen und so, dann auch das auch wirklich anzunehmen und nicht mit dem großmächtig da jetzt Grundsatzdiskussionen führen, ob das jetzt, was der macht, sinnvoll ist oder nicht. Das ist schon sinnvoll. Das ist, auch wenn der Schittenhelm im Kurs sagt, das ist so oder so, dann hat das schon auch so eine Berechtigung, was der alteingesessene Imker macht. Mhm. Ne? Eben weil er ja über Jahrzehnte hinweg schon damit gearbeitet hat. Dass es vielleicht irgendwo einfacher geht, das ist überhaupt keine Frage. Aber da soll der junge Imker dann irgendwann selber mal draufkommen und sagen, okay, ich habe jetzt wirklich das mit dem gemeinsam so durchgemacht, dass ich das ein bisschen in den Griff kriege und jetzt versuche ich selber irgendwie das zu verändern, wenn es notwendig ist. Wenn es nicht notwendig ist, kann ich ja so weiterarbeiten. Ne? Das ist ein Problem, das wir in Wien haben. Dass wir, also im Verein haben wir ist also durchgegangen ein Zettel, wer sucht einen Paten oder eine Patin und wir haben zum Beispiel keinen gefunden. Weil wir sind mehr oder weniger fast in der Innenstadt und da kannst du dir vorstellen, dass jetzt die Imker eher dünn gesät sind. Ja. Und ja, also in Wien ist der Boom riesig, aber wir haben schon Kontakt, also so ist es nicht. Aber so, dass du jetzt irgendwie sagst, so wie am Land, da bist du irgendwie selbstverständlich auch unterwegs. Es mangelt natürlich an Filmen. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass wir ja natürlich für kommendes Jahr riesengroße Probleme haben werden, dass wir die Neueinsteiger mit Bienenvölkern versorgen. Mhm. Das war heuer schon. Das war heuer schon, es ist seit Jahren schon ein Problem. Nicht? Weil man muss nur zum Beispiel denken, Niederösterreich hat, also der Niederösterreichische Imkerverband, hat bis vergangenes Jahr 3.500 Imker gehabt, jetzt sind es 4.000 Imker. Nicht? Das sind in einem Jahr sind 500 Imker dazugekommen. Nicht? Wenn jetzt jeder mit 3 Bienenvölkern anfängt, sind das 1.500 Bienenvölker. Nicht? Und so wie es jetzt im Moment die Situation ist, werden wir wahrscheinlich wahnsinnig viele Bienenvölker über den kommenden Winter verlieren. Das wegen, der Varroa. So, wegen der Varroa. Es kommen da sehr viele Dinge zusammen, muss ich sagen, ja. Und da wird die Situation im kommenden Jahr wird wahrscheinlich ganz kritisch werden. Also ich mache vielen Neueinsteigern nicht wirklich große Hoffnung, Bienenvölker zu bekommen. Und wenn man schon weiß, dass man anfangen möchte mit den Bienen, dann bitte jetzt schon unbedingt bestellen. Ja, ganz, ganz zeitig bestellen. Wir haben heuer im Mai Ableger bekommen. Die haben wir jetzt eben schön in der Wintertraube, sagt man. Gell? Ja. Sie waren brutfrei vorige Woche und haben sie mit Bienenwohl behandelt. Kommt mir ein bisschen früh vor, weil es noch nicht wirklich gefroren hat, aber es war brutfrei. Dann kommt das nächste Jahr. Sollen wir von denen aus schon die jetzt vermehren oder lassen wir die jetzt ins erste Jahr Honig produzieren? Also das Bienenvolk entwickelt sich so, dass man natürlich sofort Ableger machen kann. Also okay, von jedem einen oder nein? Oder ein bisschen zusammenstellen? Ja. Ja. Da gibt es auch wieder viele Systeme. Ja, gut, also, dass du sagst. Kann man dann nachfragen. Wenn man nach Pia Aumeier geht, kann man das Bienenvolk zerstückeln ohne Ende. Okay. Da gehe ich nicht ganz konform damit, da muss ich wirklich sagen, da widerspreche ich total. Also ein Bienenvolk gehört schon nicht von Haus aus nur eine Wabe und dann eine Leerwabe dazu und eine Futterwabe. Also so würde ein Bienenvolk nicht beginnen, sondern dass schon ausreichend Bienen drinnen sind, dass ausreichend Brut drinnen ist, dass das Bienenvolk halt nicht wirklich dahin gewächelt bis zum Ende der Bienensaison. Das ist, kann nicht Sinn und Zweck sein. Nicht? Also wichtig wäre schon, dass ein Bienenvolk auch die Chance hat, ordentlich zu entwickeln und eventuell auch in dem Jahr noch entsprechend Honig einzutragen, etc. etc. Aber das heißt also praktisch aus den drei Völkern, die wir jetzt haben, praktisch ein oder zwei Ablegervölker oder drei zu bilden, das wäre keine schlechte Idee. Ist sicher nicht schlecht und das hat zusätzlich noch den Vorteil, dass ich natürlich, wenn ich Bienenmasse oder Brut schröpfe, also wenn ich die rausnehme, dass ich natürlich da auch wieder die Schwarmlust unterdrücke. Nicht? Wann fangen wir dann damit an? Also was im Bienenvolk ist erstens einmal witterungsabhängig, aber ich würde sagen, also vom Mai, Juni weg kann man da ohne weiteres schon anfangen. Wichtig ist natürlich, dass ausreichend Drohnen da sind. Also zu dem Zeitpunkt, wo wirklich ausreichend Drohnen sind, wenn sich eine Königin bildet, dass die ja, wenn es zum Begattungsflug ausfliegt, dass der wirklich von ausreichend Drohnen begattet wird. Das wäre natürlich ein wichtiger Zeitpunkt. Ne? Aber konkret ist es praktisch, funktioniert es dann so, ich schaue in dem einen Volk rein und sehe, dass da alles in bester Ordnung ist in der Großraumbeute, im Brutraum. Sollen wir das jetzt nachschlagen und zu Hause lesen oder kannst uns du das sagen, was wir da machen sollen? Oder würde das den Rahmen sprengen jetzt? Nein, das würde den Rahmen nicht sprengen. Also, es ist Mai, beste Witterung, es ist wunderbar. Ja, und wir sagen, wir haben jetzt aus dem einen Volk, würden wir gerne einen Ableger bilden. Ja, nimmst 2 bis 3 Brutwaben heraus, bist eine Leerwabe dazu, wenn die Königin dabei ist. Also man kann ja den Ableger direkt mit der Königin bilden, dass sie das Muttervolk selbst der Königin nachzieht. Ja, das ist meistens ein bisschen einfacher, weil das Muttervolk ja eher ein relativ starkes Volk dann ist. Es ist ausreichend Brut drinnen. Und das, wenn sie die selber eine Königin ziehen, ist das für das Volk nicht wirklich so eine große Tragik. Wenn ich einen Ableger mache und ich habe sofort eine Königin drin, geht es dort von der Entwicklung, also mit der Entwicklung sofort weiter. Also da, wenn man 2 Brutwaben rausnimmt, eine Leerwabe, eine Futterwabe. Die Königin, wenn die dabei ist, wunderbar, kann ich sofort einen Ableger bilden. Und wenn es nicht dabei ist? dann suche ich es so lange. Wenn es nicht dabei ist, dann tue ich vielleicht ein bisschen mehr Brot dazu, dass halt das Volk entsprechend stark ist. Ne? Dann bilden sie dann die eine neue Königin. Genau, also es dauert dann relativ lang, bis die Königin in Eilage ist. Also das dauert fast einen Monat. Ne? Ja, genau. Ah, ja, da hat man ja dann nicht mehr so besonders viele junge Bienen drinnen. Ne? Also ja. die Pflegebienen, die armen Bienen. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man zwischendurch noch einmal eine verteckelte Brutwabe reinhängt nach 14 Tagen, dass man dann auch wirklich junge Bienen hat, die eben die Brut pflegen entsprechend. Und die beiden Beuten können nebeneinander stehen oder muss da 700 Meter Entfernung sein oder ist das egal? Also wenn Flugbienen dabei sind, dann sollte man da natürlich schon aus dem Flugradius rausgehen mit dem Ableger. Okay. Dass die nicht zurückfliegen können. Ja. Das heißt also, wenn man die einmal für eine Woche aus dem Flugradius raus verbringt, ist es kein Problem, aha, dass man die dann nach einer Woche wieder zurückholt. Ah, ja. Okay. Und dann kann man es hinstellen, wo man will. Ja. Wobei man natürlich, also unter dem normalen Bienenjahr ist es nicht so tragisch, wenn ich Ableger und Ertragsvölker mische. Ja. Also wenn ausreichende Tracht ist, wird kaum eine Gelegenheit sein, dass ein Ableger ausgeraubt wird. Ja. Wenn das jetzt schon zum Ende des Jahres hingeht, dann sollte man das nicht mehr mischen, weil dann würden die stärkeren Völker auf jeden Fall die schwächeren ausrauben. Ja, dann hoffen wir auf ein gutes nächstes Jahr. Also. Na, da halte ich euch die Daumen. Ja, unser. Du unser, wir uns. Also ich denke mal eine Geschichte noch, die mir jetzt so über die Zeit jetzt wichtig erschienen ist mit der Ausbildung und mit den Gesprächen, ist, dass es ja eigentlich ganz wichtig ist, dass man was für die Natur tut. Mhm. Also wenn, sagen wir mal, du kriegst kein Volk als neuer Imker nächstes Jahr oder unsere Völker würden sterben. Ich denke mir, dann würden wir halt einfach weitermachen mit dem, was wir gesät haben und also jetzt im wahrsten Sinn des Wortes. Himbeeren und Sträucher, die halt irgendwie für die Umgebung gut sind, für die Bienen, die es halt gibt. Und ich glaube, dass das aber auch ein Weg ist. Also für viele Interessentinnen und Interessenten vermutlich eben auch, ich glaube, es war auch in der Ausbildung ein Teil davon, dass du ja gesagt hast, plötzlich merkt man, was blüht. Genau. Was ist gut für die? Es geht ja nicht nur darum, sondern wenn ein Imker jetzt seine Bienenvölker hält, dann wird der einen Honig ernten. Den Honig muss er irgendwo absetzen. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man schaut, dass man den Honig wirklich vom Imker kauft. Eben, dass man den Imker unterstützt, dass der eben seine Tätigkeit weiter vollführen kann. Nicht, dass im Keller der Honig, das Honiglager immer größer wird und so, sondern dass der auch wirklich einen Erfolg hat, dass er monetär ein bisschen was hat. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, nicht? Also, dass man nicht nur selbst versucht, jetzt Imker zu werden, sondern die Interessenten, die halt bei uns einem Kurs sind und dann eben nicht mit den Bienen anfangen, ich glaube, dass die schon viel eher bereit sind, dass die halt auch zum Imker hingehen und dort den Honig kaufen, was nämlich auch ganz eine wichtige Sache ist. Das ist zum Beispiel auch einer der Hauptsachen in dem Schulprojekt in Aspern an der Zeier. Nicht? Wie wir oft gefragt, nein, wie viele Imker sind denn da schon herausgekommen? Naja, jetzt gerade der vierte in 19 Jahren. Wieden auch, also 11, 12, 13, 14-jährige Schüler werden in den seltensten Fällen mit den Bienen anfangen. Aber die sagen natürlich den Eltern, pass auf, den Honig, den kaufen wir jetzt nicht mehr im Supermarkt, sondern den Honig, den kaufen wir jetzt beim Imker in der Nachbarwirtschaft und so. Nicht? Was ja ganz wichtig ist. Nicht? Und wenn ich ein Feld habe, dann schaue ich, dass das nicht einfach alles gemäht wird, sondern dass die Bienen dass auch noch mitleben. Dass stehen bleibt, ja, genau. Das ist auch etwas ganz wichtig. Chinesische Bienen können unsere Kulturpflanzen da nicht bestäuben, weil die sind 9000 Kilometer weg von da. Nicht? Und das muss man ja auch irgendwann einmal behirnen, dass das so ist. Nicht? Also, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ja, klar. Betriebsweise, Schwarmverhinderung. Ein wichtiges Thema war bei der Ausbildung oder ist bei der Ausbildung Krankheiten und ein viertes Thema ist Hygiene. Ja. Gibt es noch ein fünftes Thema? Naja, dann wie man halt mit den Bienenprodukten umgeht. Das ist nämlich genau, der Verkauf und die Vermarktung. Ganz eine wichtige Sache, nicht? Weil man muss immer wissen, dass man erstens einmal mit Lebewesen arbeitet, das ist einmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das Zweite, dass man Lebensmittel produziert und dass das eben auch auf wirklich einem hohen Niveau und auf einem hohen Standard passiert. Also dass man zum Beispiel nicht Zargen nur so in die Wiesen reinstellt, sondern dass man da immer wieder versucht, irgendwas drunter zu stellen. Also man kann zum Beispiel den Deckel, wenn man den verkehrt hinstellt, dann kann man die Zarge ohne weiteres draufstellen. Das war ein Ding, und so, was ich gemerkt habe, ja. So ganz kleine Sachen, wo man sagt, ah, das ist viel, viel besser. Nicht? Und ganz leicht wird es dann, wenn man beim Produzieren oder beim Verarbeiten nur daran denkt, wie hätte ich es gern. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwas kaufe, wie hätte ich es gern, dass der das macht? Dann ist eigentlich schon alles gesagt, da braucht man nicht mehr viel erklären, wie man das zu machen hat. Und Hygiene ist ja jetzt, sage ich mal, nicht lustig, wenn das nicht passt. Also da hört sich der Humor eigentlich auf. Ja, oder es ist natürlich bei den Bienenprodukten nicht so besonders dramatisch, wie es vielleicht bei einem Fleisch ist, das sehr schnell verdirbt. Weil der Honig ja natürlich teilweise selbst konservierend ist, der ist keimtötend etc. etc., was das Fleisch ja nicht ist. Nicht? Aber trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, dass man da, dass das Produkt sauber ist, dass da keine Flankerl drinnen sind, dass da nicht, der Deckel biegt, das Glas biegt. Ja, der Deckel 12-mal verwendet wird, nicht? Bis er dann wirklich das ganze Gummi, der da oben drinnen ist als Dichtung, dass der dann schon reinbröckelt in den Honig und so. Nicht? Also da gibt es 100.000 Sachen, die man da falsch machen kann. Also wenn man da bei der Messe Wieselburg, wo die goldene Honigwabe die Honige für die goldene Honigwabe untersucht werden, da sieht man dann schon einige Sachen, die da daneben gehen können. Nicht? Dass zum Beispiel eine ganz kleine Spinne da drinnen im Honig schwimmt und so, nicht? Was nicht sein sollte. Dabei ist der Honig doch das einzige Lebensmittel, das nicht schlecht wird, oder? Nicht schlecht wird, ist sehr, sehr, sehr vorsichtig zu genießen. Also wenn natürlich der Honig offen stehen bleibt und Luftfeuchtigkeit dazukommen kann, dann wird er wahrscheinlich bald zum Gären anfangen, weil er ja einen geringen Wassergehalt hat, extrem hygroskopisch ist und aus der Luftfeuchtigkeit das Wasser saugt, da wird er zum Gären anfangen. Also ja. Seine Inhaltsstoffe verliert er mit der Zeit. Also es ist ja nicht so, dass der Honig jetzt, wenn ich sage, Haltbarkeit 70 Jahre, dass der Honig in 70 Jahren genauso ausschaut wie jetzt. Also erstens einmal der HMF-Gehalt, also der angibt, dass der Honig halt irgendwo thermisch ein bisschen belastet worden ist. Auch bei Zimmertemperatur wird er ja thermisch belastet. Beziehungsweise auch die ganzen Inhaltsstoffe, nicht? Die Inhibine etc. etc. Das wird ja auch immer weniger mit der Zeit. Nicht? Und so gesehen würde ich mich als Imker nicht so besonders aufregen, dass man Ablaufdatum draufschreiben muss. Eine Geschichte, die ich glaube, dass bei dir noch sehr wichtig ist, also du bist einerseits Imker und Ausbilder und immer noch Lernender, ist aber auch die Nachwuchsförderung, oder? Du bist ja da jetzt auch gereist, da habe ich vor einiger Zeit in der Bienenzeitung einen Artikel gelesen, warst du da in Polen oder in Litauen oder jetzt weiß ich es gar nicht, irgendwo im... Nein, wir waren jetzt in Polen, also es gibt seit 5 Jahren... gibt es internationale Jungimker-Treffen. Da habe ich mit einem tschechischen Freund, haben wir das gemeinsam ins Leben gerufen. Hat jetzt heuer das 5. Mal stattgefunden, eben heuer in Polen. 2-mal war es in Tschechien, einmal in Österreich, einmal in Deutschland und jetzt in Polen. Und da sind wir Österreicher immer ganz vorne. Also ich muss ehrlich sagen, also da fährt man als Betreuer wahnsinnig gern mit, weil man bis zum Schluss, also man hört nichts jetzt bei der Preisverleihung. Das ist der 5. bis 3. Platz. Dritte Platz, da sind wir nicht dabei. 2. Platz sind wir nicht dabei. Na gut, haben wir heuer nichts gerissen. Also wir haben alles abgeräumt. Also in der Einzelwertung, wir haben in der Gesamtwertung alles gewonnen heuer. Und Jungimker heißt jetzt auch jungen Jahren? Jungen Jahren, ja. Das sind 12- bis 16-Jährige. Und da muss ich sagen, das ist Mädchen für mich, Mädchen auch, ja. So. Mhm. Es ist auch sehr interessant, also bei den Neueinsteigerkursen, wie du zuerst gesagt hast, dass halt das Publikum sehr bunt gemischt ist. Es kommen wahnsinnig viele Frauen kommen jetzt. Also ich finde das auch sehr gut, weil in den Vereinen die Themen dann vielleicht ein bisschen sich ändern. Also dass man da nicht nur übers Jagern und was halt dann sonstige Männerthemen sind, die ich da jetzt nicht ausführen möchte, dass man halt dann vielleicht doch ein bisschen über die Biene spricht. Aber so diese, auch die Osteuropa-Kontakte kann man ja dadurch wirklich, hat einen guten Grund, miteinander was zu machen. Na sowieso. Also ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem in Slowenien, da ist es darum gegangen, die Slowenen wollen europaweit einen Honigfrühstücktag zum Beispiel einführen, was ich sehr lustig und spannend finde. Ja. Ich würde es nur nicht einmal im Jahr machen, ich würde es zumindest einmal im Monat machen, dass das halt vielleicht ein bisschen hängen bleibt. Und ich muss sagen, also ich habe da mit sehr vielen Ländern habe ich da Kontakte geknüpft, mit Ungarn und Tschechien ja sowieso. Also da sind wir ja seit einiger Zeit sehr eng verbunden. Aber wir haben natürlich auch Kontakte nach Russland, Israel zum Beispiel. Also die israelische Imkerei ist spannend ohne Ende. Man glaubt das gar nicht. Man glaubt, ja, Wüste und da ist nichts, aber die ernten mehr wie wir. Kaktus. Also, Kaktus? Naja, das sind oder? Die ganzen Zitrusfrüchte sind dort, Avocados etc. etc. Also da gibt es schon wahnsinnig viel und das finde ich wahnsinnig interessant. Und dann kommt noch eins dazu, dass man sich natürlich austauschen kann. Was tut ihr da jetzt? Wie kriegt ihr einen Nachwuchs in der Imkerei und so? Also das ist schon sehr wichtig, dass man sich international austauscht. Zu Tschechien hätte ich gleich eine Frage, weil ich kann mich erinnern, im Waldviertel vor einigen Jahren, also da bin ich überhaupt familiär und dann habe ich mal Urlaub gemacht über der Grenze in Tschechien und da habe ich den Eindruck gehabt, da wächst viel mehr und da fliegt viel mehr und das schmeckt da alles irrsinnig gut und war dann ganz entsetzt, im lokalen Supermarkt nur Früchte aus Holland zu finden. Mhm. Ja, das war natürlich dann überhaupt das Komischste. Mhm. Aber da ist ja noch viel mehr Diversität da, oder? Nein, oder würde ich nicht sagen. Also sicher nicht, das kommt vielleicht davon, wo in Tschechien. Sicher nicht mehr wie bei uns. Also in Tschechien, in großen Teilen Tschechiens wird eigentlich nur Waldhonig geerntet. Blütenhonig ist da gar nicht so stark vertreten. Natürlich ernten die dort Rapshonig und Sonnenblumenhonig, aber auch wirklich nur in sehr eingeschränkten Gebieten. Also das ist dort nicht so, dass man glaubt. Ja. Inge, du warst in Odessa, oder? Ja. Hast du da was mitgekriegt mit Honig in der Ukraine? Also ich bin von Ismail am Schwarzen Meer gelegen, Plätzen. Ismail war am Donaudelta, am Donaudelta nach Odessa auf der Straße gefahren und da haben wir in Transnistrien, aber auch eben auf ukrainischem Boden ganz viele Imker und Imkerinnen getroffen, die ihren Honig verkauft haben. Und da sind wir dann bei einer stehen geblieben. Das war eine Pharmazeutin und die hat dann die Wirkweisen der unterschiedlichen Honigherkünfte für die Zipperleins und so weiter gewusst. Das war sehr beeindruckend. Ja. Da müssen wir natürlich in Österreich verdammt vorsichtig sein, weil wir dürfen natürlich keine gesundheitsbezogenen Angaben machen. Also wir können dem Kunden eigentlich das nicht wirklich so erklären, für was der Honig so besonders gut ist. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, ich kann das so machen, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel mich irgendwo verbrannt habe, dann nehme ich den Honig und schmier mir den drauf. Nicht? Aber ich darf nicht sagen, du sollst das jetzt machen. Nicht? Ja, aber warum ist das eigentlich so? Alle Heilversprechen müssen Apotheker oder Ärzte machen. Das ist in Österreich klar geregelt. Ach so, jetzt von der Auskunftsperson praktisch her. Ja. Aber dass er wirkt, der Honig, das würden so, die schon versprechen. Also ein Apotheker, der Imker ist, der würde das auch sagen dürfen. Der würde das auch unterstreichen. Also stimmt das natürlich schon? Freilich stimmt das. Bei mir, also sagen wir mal, bei mir stimmt es schon. Wenn wir zwei uns jetzt unterhalten, genau. Das hört uns ja niemand zu. Nein, absolut, genau. Wissen wir, wenn wir uns wehtun, dann hilft uns der Honig. Ja, genau. Ja. Man kann sich aber natürlich auch mit diverser Literatur behelfen. Also wenn man weiß, wo das drinnen steht, dann kann man sagen, dort drinnen steht das so. Und das und es gibt Untersuchungen. So. Gibt es ja auch, ja. Und das ist auch nachgewiesen. Nicht? Also wir sind da in Österreich wirklich ein bisschen am Anfang. Es gibt jetzt seit einigen Jahren gibt's die österreichische Apitherapiegesellschaft, die sich da gerade ein bisschen darum kümmert, die versucht, die Imker und Ärzte und alle, die da wirklich interessiert sind, zusammenzubringen. Wenn man zum Beispiel nach Polen schaut oder nach Rumänien schaut, dort ist das eigentlich schon lange Zeit gang und gäbe. Also da wird behandelt mit Bienenprodukten, also Apitherapie. Ne? Mhm. Das wird dort wirklich sehr, sehr intensiv praktiziert. Und EU-Mitgliedschaft, schau. Naja, die haben das schon vorher gemacht. Ja, schau. Wir waren schnell. Ja. Ja, insgesamt habe ich so den Eindruck, und das weiß nicht, ob du diesen Gedanken teilst, man ist so als Mensch mit seinen Dingen beschäftigt und bohrt manchmal in der Nase und schaut, dass man sich halbwegs benimmt. Man kriegt schon viel mit, wie Menschen leben, wenn man sieht, wie sie mit Bienen arbeiten. Also irgendwie praktisch, also geschlampert kann man sein mit Bienen, aber da wird man geschlampert woanders auch sein. Irgendwie oder was unter den Teppich kehren und eben nicht sagen, dass man eine Faulbrutinfektion hat. Also das wird man dann machen, wenn man sonst da irgendwas unter den Teppich kehrt. Irgendwie, finde ich, ist so eine Bienenhaltung schon so ein Abbild von einem selbst. Ich merke es selber an mir. Also ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass man gerade über die Bienen, also in Schulen, wahnsinnig viel das soziale Gefüge in einem Staat erklären kann und so. Also das sind sehr, sehr viele Sachen, die man halt wirklich über die Bienen sehr, sehr gut erklären kann. Nicht nur die Bienen und die Blumen, also da gibt es schon auch andere Themen. Auch da gibt es Parallelen, ja genau. Ja. Der Jobwechsel zum Beispiel, der ist ja was, was mich total begeistert. Jobwechsel? Nein, das ist der Jobwechsel im Bienenstock. Also wenn was anderes gebraucht wird, dann werden die Funktionen mal kurz getauscht. Also bis auf Königin und Drohnen, also die Arbeitsbienen in ihren Funktionen. Und auch jetzt nur, um die Männer ein bisschen zu verteidigen, also dass der die Drohnen so nutzlos ja nicht sind, habe ich gehört. Also alles, was mit nämlich Wärmeproduktion zu tun hat, ist sehr wichtig. Ich glaube, dass die Drohnen eigentlich ein bisschen zu wenig erforscht sind. Also man hat sie bei den Drohnen, okay, die sind für die Fortpflanzung da, bingo, Hackerl dahinter und die Sache ist erledigt. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Weil, ich meine, Bienenvolk, das man auf Naturwabenbau hält, hat ja weit mehr Drohnen, als wenn man Mittelwände reinhängt. Ja. Bei Mittelwänden haben die Bienen kaum irgendwo die Gelegenheit, dass sie einen Drohnenbau errichten. Weil die nämlich kleiner sind, diese vorgeprägten Waben. Genau, und die Drohnenzellen ein bisschen größer sind. Und ein Bienenvolk, das auf Naturwabenbau sitzt, die machen sich jede Menge Drohnen. Also ich bin sicher, dass ein Fünftel bis zu ein Viertel der Bienen Drohnen sind. Und das hat ja einen Grund. Das muss ja einen Grund haben. Also nicht nur wegen der Fortpflanzung, weil ich habe eine Königin drinnen und ich habe dann, weiß ich nicht, 8000 Drohnen drinnen. Also das würden sie nicht nur wegen der Fortpflanzung sein. Ne? Aber wenn man es vielleicht noch nicht also, versteht. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass im Brutraum sehr viele Drohnen drinnen sind und dann wesentlich weniger Arbeit drinnen. Also könnte man ohne weiteres vorstellen, dass die auch für den Wärmehaushalt einen gewissen Beitrag leisten. Also nicht unbedingt, dass die da jetzt großmächtig Wärme erzeugen oder so, aber zumindest die Temperatur erhalten, weil sie selber eine Körpertemperatur haben und so. Nicht? Also könnte man schon vorstellen, dass die da sehr wichtig sind. Ich habe mir gedacht, wir sind schon fast am Ende. Ich habe eine letzte Frage, Albert. Ja. Gibt es etwas, was du gerne vergessen würdest, wo du denkst, ja, jetzt hast du viel gelernt über Bienen, aber du brauchst ein paar Sachen echt nicht mehr oder echt nicht? Ja, also was ich zum Beispiel nicht brauche, das sind so Imker, die so hinterrücks irgendwas machen, so zum Beispiel anonym irgendwelche Anzeigen irgendwo unterbringen und so. Wenn ich irgendwas finde, was mir nicht gefällt, dann muss ich doch um Gottes Willen die Härte haben, dass ich sage, okay, mir gefällt das nicht, verändert das. Mhm. Also gerade in der letzten Zeit passieren so viele anonyme Dinge, oder weiß ich nicht, Vandalismus und so. Was ich auch zum Beispiel gerne hätte, wenn die Landwirtschaft ein bisschen mehr Einsehen hätte mit uns. Also dass wir eigentlich gemeinsam an was arbeiten und dass das nicht so ist, dass wir jetzt versuchen, der Landwirtschaft was vorzuschreiben, sondern dass die Landwirtschaft ja auch von uns profitiert. Also dass ja jeder Landwirt seinen Ertrag steigern kann, wenn ein Imker irgendwo in der Nähe steht und so. Also da gibt es schon einige Dinge, die ich gerne verändern würde, ja. Und ich hätte eine Abschlussfrage. Wann lässt du alles liegen und stehen, wenn es um die Bienen geht? Bei welchem Thema? Also ich meine jetzt hier in deinem Geschäft. Also welche Mitteilung holt dich sozusagen oder aus dem Bett mitten in der Nacht oder so? Wann ist Feierabend doch beim Imker? Eigentlich gar nichts mehr. Mittlerweile gar nichts mehr. Mittlerweile habe ich eigentlich alles miterlebt und ich muss sagen, also selbst das Schlimmste hat bis am nächsten Tag in der Frühzeit. Mir hat einmal ein Imker, ich habe mein Geschäft früher im Wohnhaus gehabt und mir hat einmal ein Imker um 3:30 in der Früh angerufen, weil er glaubt hat, dass er bei mir in der Wohnung oder im Geschäft in dem Fall seinen Schlüssel vergessen hat. Also das hat mir natürlich aus dem Bett geholt, aber das brauche ich so nicht mehr. Und vielen Dank. Also. Ja, und wie wird es bei dir weitergehen? Du hast, wie viele Völker hast du jetzt selbst im Betrieb? Also ich habe immer so im Betrieb zwischen 20 und 30 Bienenvölkern. Viel mehr möchte ich gar nicht haben, weil ich möchte versuchen, sie so ordentlich wie möglich zu betreuen. Mehr Zeit habe ich nicht. Und die wirst haben und halten? Ja, einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger, kommt drauf an. Ja. Und wir müssen ihn schon noch fragen. Eine Frage müssen wir ihm stellen. Und ist es sinnvoll, ein Imker oder eine Imkerin zu werden ohne Ausbildung? Das meiner Meinung nach ist nicht sehr sinnvoll. Also ich weiß es, wie es früher gewesen ist und viele haben früher angefangen und haben dann aber wieder aufgehört. Und ich bin guter Dinge, dass ein Großteil von denjenigen, die jetzt die Kurse gemacht haben und dann auch mit der Imkerei anfangen, dass da ein Großteil dabei bleiben wird, weil man einfach ein bisschen ein fundierteres Wissen hat. Danke. Gerne. Jetzt läuten wir da die Schlussglocke langsam. Nur ein. Ja. Danke. Fast weihnachtlich. Ja, naja, es ist ja fast weihnachtlich. 14 Tage. Wie lange haben wir noch? 10 Tage vor Weihnachten, ja, genau. Danke, Albert, dass du dir die Zeit genommen hast, hat Spaß gemacht. Darüber zu reden, was uns eigentlich alle bewegt, sehr, und dich genauso und wahrscheinlich sehr viel mehr wie uns, die da erst am Anfang sind. Ich möchte mich bedanken, dass ich mich auserkoren habe für dieses Gespräch. Platz war gleich zu machen. Ja. Danke, Albert Schittenhelm, und danke, Ingrid Achtbauer. Jetzt geht es zu unserem Bienenkorrespondenten dieser Ausgabe nach Oberösterreich. Ja, also ich bin der Michael Bucher, ich bin in Oberösterreich zu Hause, also ganz genau im Bezirk Vöcklabruck in der Ortschaft Oberndorf bei Schwanenstadt. Tue seit 2 Jahren Imkern, habe 2 verschiedene Systeme. Das erste, mit dem ich angefangen habe, ist die Bienenkiste, da habe ich jetzt derzeit 2. Und bin aber dann nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr eigentlich draufgekommen, dass das doch eine sehr, sehr alternative Imkerei ist und ja in gewissen Bereichen relativ umständlich zum Handeln ist. Nur dazu, wenn man nicht in der Ebene zu Hause ist. Ich bin auf einem Hang und da muss man mit Kippen und so weiter. Das ist nicht so einfach. Aha. Und ich habe mich dann eigentlich damit beschäftigt, in die Medien und so weiter, und habe mich dann eigentlich dafür entschieden, dass ich aufgrund von dem Buch vom Varé mich für die Varé-Beute entschieden habe, und mit der tue ich jetzt das 2. Jahr Imkern und bin sehr zufrieden damit. Ich habe im Höchststand waren heuer 8 Völker bei mir insgesamt, aber allerdings 2 sind mir leider abhanden gekommen. Eins ist ausgeraubt worden und eins ist bei der wie ich die Ameisensäurebehandlung gemacht habe, da ist mir ein Volk ausgezogen. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Bei einem Volk, da habe ich keinen, ich habe bei der Varé-Beute unten so einen normalen Boden und habe dann so einen Zwischen, so eine Leisten eingebaut, also so einen Art hohen Unterboden gemacht. Mhm. Und bei dem Volk habe ich aber den nicht drinnen gehabt. Und sie müssen aber, wenn man oben mit dem Schwamm arbeitet, also mit Wettex, brauchen sie einen gewissen Rückzug nach unten. Mhm. Das hat das Volk nicht gehabt. Und das war zwar ein super Volk, weil das waren über 2 Zagen voll ausgebaut und die 3. Zagen mit Honig auch schon voll. Mhm. Aber das hat leider, das haben sie verschüsst. Mhm. Also das sind ausgezogen. Wie bist du denn auf den Fehler draufgekommen? War das dann sonnenklar? Weil ich alle gleich behandelt habe, nur das ist das einzige Volk gewesen, wo ich diesen Boden nicht gehabt habe. Und ich habe es auch in andere Foren schon gelesen, dass das Problem sein kann, wenn sie nicht weg können, dass sie sich nach unten ausziehen können oder rückziehen können, dann kann es passieren, dass sie ausziehen. Mhm. Und das ist bei mir passiert. Also ich führe das eindeutig auf diese relativ wenn man von oben behandelt mit der Ameisensäure, ist doch relativ radikal. Ich habe zwar genau mehr an die Dosierungen gehalten, mit diesen, glaube ich, 22 bis 25 Milliliter, aber ja, es war sehr warm und das Volk war sehr stark und damit haben sie natürlich auch relativ wahrscheinlich eine hohe Stockwärme gehabt und dadurch dürfte es dann natürlich nur aggressiver verdammt sein die ersten paar Stunden. Und also ja, ich führe es auf das zurück. Mhm. Und ich habe auch mit Kollegen vom Imkerverein auch geredet und die haben auch gesagt, das ist ihnen auch schon passiert. Mhm. Wenn es sehr heiß ist und das Volk relativ groß ist, dass sie sich nicht vertüssen können, irgendwo in der Ecke, dann passiert das. Das sind die Erfahrungen, die man macht. Und es ist dann immer gut, dass man es erklären kann, was da passiert ist, schätze ich mal, weil dann hat man auch was davon. Man lernt einfach draus. Und das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich nächstes Jahr das ein bisschen anders mache. Aber anders? Ich bin beim Siedlerverein auch anders. Ja, dass ich erstens einmal mit der Dosierung vielleicht eine Spur zurückgehe und in die 4 Tage eigentlich jeden 4. Tag behandelt. Allerdings dann nicht nur mit einer 65er und mit einer 85%igen Ameisensäure, und ja, schauen wir mal, wie es, weil in Fall kann ich mir eh schon unten auf der Windel, weil ich habe, wenn ich behandelt habe, einen anderen Unterboden drin mit Gitter drinnen. Mhm. Und ja, ich habe heuer zwar nicht geschaut, weil ich eh gewusst habe, ich habe Varroa und behandeln muss ich sowieso, und ich tue mir das nicht an, dass ich es zu ich bin einer, der sehr viel Fluglochbeobachtung macht, und da siehst du das eh gleich, wenn irgendwas nicht stimmt. Aha. Also zumindest, wenn man lang davor sitzt, und ich bin im ersten Jahr eigentlich, da habe ich meine 2 Bienenkisten direkt, wo ich normal in meinem Garten sitze, stehen gehabt, Und da kann man schon sehr viel lernen, wenn man da permanent zuschaut, jeden Sonntag und jeden Samstag. Einfach rein durch das, dass man eine Stimmung mitkriegt, wenn man hinschaut und die, so die Normalität praktisch darstellt. Natürlich schwankt es ein bisschen mit dem Wetter, aber irgendwie kriegt man was mit. Genau, man kriegt einfach mit. Und das ist dann doch so auffällig, wenn irgendwas anders ist, oder? Ist das ja, absolut. Ja. Da also sagt man, hey, was ruhig sein im Volk, ja, was ist los? Und ich habe zum Beispiel auch das heuer gar nicht so umtraut, mit den Schwärmeproblemen gehabt, nämlich bei den Bienenkisten. Ich habe mir nicht gedacht, dass sie so extrem schwärmen. Aber ich habe bei einem Volk zweimal einen Schwarmabgang gehabt und das Volk hat sich aber trotzdem wieder schön weiterentwickelt, also das, was überblieben ist. Und der erste Schwarm, der Vorschwarm sozusagen, den habe ich dann eingeschlagen, da dürften aber die Flugbienen, weil dann habe ich auch plötzlicherweise in der Nähe und dann zwar schon hinterm Haus im Hang dann auf in der Varebalten eingeschlagen. Und der, ich hab mit Kellerhaft überhaupt noch nicht gearbeitet, sondern ich schlage es über direkt ein. Und da dürften aber die ganzen Flugbienen sich dann trotzdem wieder vertschüsst haben ins Muttervolk zurück und das war dann ganz ein kleiner Schwarm. Und den habe ich dann auflösen müssen. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt. Aber ich führe eh genau ein Buch, weil ich habe so ein Imkerbuch angelegt bei mir im Internet, im Google Drive, und da schreibe ich das alles ganz genau. Ja, ja. Du, woher nimmst du das Wissen eigentlich für dieses aktuelle Bienentagesgeschäft? Naja, ich hab einen großen Vorteil. Ich habe einen Arbeitskollegen von mir, seine Tochter, die studiert derzeit auf der Veterinärmedizin in Wien. Okay. Und die hat einen irrsinnigen Zugang zu Büchern und da, die holen wir sich natürlich raus aus der Bibliothek. Und ja, und ich habe sehr viele Bücher, die ich mir ausleihe und auch vom Verein aus. Und ja, ich lese einfach sehr viel. Also, auch in die Foren und so weiter, ja. Und wenn man sich an die alten Bücheln hält, mit Ausnahme der Varroa passt eigentlich, da kann man von den alten schon sehr viel lernen. Ja, und ich bin beim Verein dabei, und da sind natürlich Imkervereine bei uns im Land, sind natürlich, ist ein Pensionistenverein. Da sind wir relativ, ich bin zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber ja, in Imkerjahren jung. Ja. Und da, ja, da. Das ist Schwanenstadt, oder? Oberndorf. Das ist Schwanenstadt. Ja, Imkerverein Schwanenstadt, genau. Ja. Oder und das ist einmal im Monat. So. Wir treffen sie einmal im Monat am Sonntagvormittag, ist Imkerstammtisch im Vereinslokal. Ja, und dann haben wir natürlich auch unsere Jahreshauptversammlung, die sitzt dann eben im gleichen Jahr dann gleich wieder. Und ich gehe aber auch auf Vorträge, also ich bin eigentlich sehr aktiv, was das betrifft. Und mich beschäftigen Bienen, allerdings die Wildbienen schon, glaube ich, seit 15, 20 Jahren. Du bist Gartengestalter als Hauptberuf. Ich bin hobbymäßig, nein, beruflich bin ich ganz was anderes. Beruflich bin ich Techniker in einer Papierfabrik. Okay. Bin allerdings angestellt, Betriebsratsvorsitzender auch, allerdings nicht freigestellt. Ja. Aber seit die 80er Jahren beschäftigte ich mich mit meiner Frau mit Garten. Also wir sind vom Siedlerverein Gartenfachberater und Garten, ja. Gartennatur ist eigentlich unser Leben. Also, ja, daher auch dieses Nachlesen, also einfach wirklich in die Sache gehen. Ja. Genau, richtig. Also für mich sind einfach alle möglichen Medien, ob es jetzt die Internetmedien sind oder eben auch Bücher. Also ich lese auch sehr gern Bücher. Gehe halt auch auf Vorträge. Zum Beispiel die Tagware in Linz die Linzer Biene macht jetzt über den Wissensturm auch so Vorträge. Auch recht interessant. Ja, da kommen halt auch sehr viele junge Imker dazu, die ganz neu anfangen wollen. Und da bin ich mir schon fast ein wenig so wieder was vollkommen, wo ich erst zwei Imker. Aber ja, man lernt trotzdem immer wieder ein bisschen was dazu. Aber man tut nur in die Einsteigerkurse reingeht und in die Referate. Aber nein, taugt mir recht. Ich wollte noch fragen, wie bist denn du auf die Varrebeute gekommen? Weil wenn man sie anschaut, schaut die recht eigentlich wie so eine Magazinbeute aus. Ist eine Magazinbeute, allerdings Naturbau im Wesentlichen. Das heißt, man fängt nur mit Oberträger an, mit Startstreifen drinnen, Mittelwand, Startstreifen oder mit ausgebaute, mit Mittelwände als ein Ganze zu Aufstiegshilfen. Ich habe voriges Jahr, wie ich begonnen habe, beziehungsweise heuer im Frühjahr, ich habe eigentlich überall nur Startstreifen reingegeben. Ja. Also und das hat funktioniert? Das hat top funktioniert, ja. Das heißt, man hat praktisch einen Startstreifen, die bauen runter im Naturbau? Genau, sie bauen im Naturbau runter. Was ich allerdings in der Zwischenzeit, in den Varré-Foren, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ja auch wieder zwei Welten. Die einen machen Halbzagen, die anderen machen Vollzagen. Ja. Ich mache jetzt beides. Okay. Das heißt, ich lasse praktisch im Brutbereich, lasse ich nach Möglichkeit die normale Zarge drin, die hat ungefähr 120 cm in der Höhe. Ja. Und das sind zwei. Ich habe die erste Ausrüstung, glaube ich, waren 12 Zargen, habe ich alle mit Fenster gemacht, wo man hinten reinschauen kann. Und bin aber dann draufgekommen, ja, in gewissen Bereichen ist es natürlich schon spannend, wenn man reinschauen kann. Ja. Allerdings, wenn man mit einem hohen Boden arbeitet, braucht man es nur aufkippen, sieht man unten auch rein. Also ich habe dann erweitert, habe dann einen ohne Fenster gemacht und habe aber dann, wenn man da im Forum ein bisschen schmökert, da bin ich draufgekommen, da gibt es in Russland und so weiter, die arbeiten alle mit diesen Halbzargen bei der Varebeute. Da bin ich zwar auch ein wenig in Muntermoos, weil es das von der Tischlerei nicht anders oder Zimmerei, die was bei mir in der Nachbarschaft ist. Ich bin dann auf gut 10 cm gekommen, also 10,1 cm hat mein Halbzagen sozusagen. Mhm. Und die werden aber ratzfatz ausgebaut. Und da kannst du natürlich, fast jeden Honig, heuer war es natürlich äußerst schwierig, aber man konnte auch Top-Sorten Honig ernten, weil die Beute so klein ist. Ich meine, die Beute selber hat innen etwa 30 mit 30 cm. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu anderen Magazinbeuten wie Zander und Salmos? Ja, genau, das ist Einheit, ja, es ist schmäler. Es ist schmäler und kürzer. Es hat auf beide Seiten. Allerdings, wenn ich natürlich ohne Rahmen arbeite, habe ich natürlich, mein Zagen ist ja praktisch, der Inhalt ist ja praktisch brutto für netto. Du hast da keine Rahmen drinnen, oder wie? Nein, gar nichts. Das heißt, die Wabe bis ans Glas, beziehungsweise auf der anderen Seite an die Holzseiten an, und dann habe ich so ein eigenes Werkzeug, das ist nichts anderes als wie ein abgebogener Rundstahl, den habe ich dann vorne auf so eine kleine, ja, Schneidabbogen, und mit dem fährt man oben rein, fährt entlang oben, ja, und von unten zieht man dann rauf und schneidet praktisch die Rahmel, die man ziehen will, frei. Der Nachteil, dann schaut man sich's an. Dann schaut man sich's an, man darf es natürlich nicht kippen, weil es natürlich dann abbrechen würde, aber man kann es natürlich auch normal im hängenden Zustand drehen, links, rechts, also man kann es genauso beobachten eigentlich wie normal. Der Nachteil ist halt, wenn es sehr schwer sind, dass sie halt dann schon zum Reißen neigen oder auch wenn sie unten abbaut sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Einzelzarge trenne, brauche ich so eine Säge, das ist nichts anderes als wie einfach ein vertrüter Stahldraht, Stahldraht, mit dem schneide ich unten durch, damit sind sie unten frei und dann kann ich auch die Zagen oberheben. Wenn ich das nicht tun würde, dann reißt man praktisch die einzelnen Rahmen in der Mitte nach, also die einzelnen Waben. Das ist aber, ja, ist nicht passiert. Was auch super geht, ich habe mir dann so für meine Honigschleuder habe ich mir dann so Gitter gemacht aus Lochblech. Das heißt, ich brauche beim Ausschleudern bricht man das überhaupt nicht. Also die kann ich alle wieder reinhängen, wenn ich will. Du, und warum? Geht tadellos. Warum hast du dich jetzt für die Varebeute noch entschieden dann? Ja, weil ich wollte eigentlich möglichst naturnahe imkern und bin dann auf das Buch von Varé gekommen, das Originalbuch, das es ja in der deutschen Übersetzung gibt, und das habe ich mir eigentlich gelesen, wie ich draufgekommen bin, dass mir taugt die Bienenkisten zwar, weil es einfach als volle alternative Imkerei ist. Aber wenn man anschaut, wie kompliziert eigentlich bei der Bienenkiste zum Beispiel die Wabenerneuerung ist, da musst du praktisch alle drei musst das austrommeln, weil sonst bringst du es gar nicht raus. Das stellt mir eh noch bevor, weil jetzt komme ich dann ins dritte Jahr. Muss ich mal schauen, ich bin zwar überlegen, ob ich die halb mache. Da bin ich halt dann drauf gekommen, ich wollte eigentlich alternativ Naturbau machen, nach Möglichkeit mit einem möglichst naturnahen. Ja, und der Varé hat halt einfach festgestellt, dass das 30x30 an sich das Optimale für die Biene ist. Verstehe. Vom Hohlraum her. Und auf das habe ich gesagt, okay, das ist erstens einmal, ja, mir hat es mit dem Kreuz erwähnt, habe ich mir gedacht, dann sind auch die Zagen nicht so schwer. Na sicher, also, ja. Das in die Richtung dann auch betrachtet. Und sie ist vom Kostenfaktor mit Abstand die günstigste Imkerei. Also, wenn man es praktisch so zusammenzimmert und. Du zimmerst das zusammen, ich meine, ich habe schon sehr genau gearbeitet, weil man muss schauen, dass natürlich auch die Beuten, weil du hast ja kein Nut- und Federsystem, so ähnlich wie bei den anderen Beuten, wo du das innen anstößt. Das heißt, die muss schon schön eben sein, damit, wenn du das übereinander anstößt, auch kein Zug entsteht. Ich meine, im Sommer ist es selber, weil da machen sie es eben mit Propolis zu, aber wenn du das natürlich jetzt im Herbst oder im Winter auseinandernehmen musst, dann zieht es natürlich Würde es dort hineinziehen. Du, und die sind die Abstände zwischen den Waben, gibst du vor oder machen das mit den Anfangsstreifen oder machen das die Bienen selbst? Der Streifen selber, also die Holzleiste selber hat jetzt, ich glaube, die sind 20, 21, Millimeter, glaube ich. Ich weiß jetzt Moos nicht mehr ganz genau auswendig. Und da gingen dann 9 so Streifen rein und der Abstand dazwischen ist 8 mm. Und das mache ich, indem ich habe mir so ein Raster gemacht, das ist wie ein Kamm, schaut das aus, mit so Zähnen, aha, wo ich praktisch, wenn ich es anfange, genau, da lege ich die Leisten rein und dann werden sie mit kleinen Nageln fixiert, ja, ja, und fertig. Und zwischen den einzelnen Magazinen, sagst du, ist eine Glasplatte oder Platten? Nein, zwischen den einzelnen Magazinen ist nicht. Ach ja, Blödsinn, das kann ja gar nicht sein. Vorne, also auf der stehenden Rückwand sozusagen. Ah, dass man eigentlich, dass man was sieht. Genau. Aber sonst das ist aber auch wieder nach außen isoliert. Ja. Und wie schaut es jetzt, also wie war das, Honig hast du heuer schon... Honig habe ich geerntet. Und? Ja, allerdings ja, natürlich der Witterung entsprechend wenig. Ja. Bei uns war es ja auch so, indem ja ich eigentlich nur zwei Stammvölker gehabt habe, das waren die zwei Bienenkisten. und dem man mit, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da muss ich geschwind reinschauen, den Dschungelzettel aufrufen. Ich glaube, ich habe 46 Kilo, glaube ich, Höchststand an Honig gehabt und im Endeffekt habe ich fast nichts geerntet, weil ich es braucht. Ja, ja. Und meine Imkerei basiert ja auf Honigüberwinterung, nach Möglichkeit Honigüberwinterung. Heuer, aus philosophischen gewesen, Gründen, muss man sagen, oder? Einfach aus Bienen. Bienenfreundlichkeit. Ja, genau, also Bienengesundheit. Zuckerwasser ist für Bienen nicht gesund. Das ist, ist meine Philosophie. Und ja, wenn ich da jetzt nachschaue, ich habe Spitzenzeit hab ich gehabt, das war im Mai, 12. Mai, da habe ich 33 Kilo Honig drin gehabt. Mhm. Und geerntet habe ich im Endeffekt nachher, ja, summa summarum, glaube ich, 7 Kilo bei beiden. Weil es einfach dann, ja, die sind angeschwärmt, da haben sie natürlich auch einen Honig mitgenommen, dann war das relativ wenig drinnen. Und ich habe es dann eigentlich aufgrund der, bei der Bienenkiste ernt man ja relativ spät in Honig. Ja. Muss man auch dazu sagen, es ist ein bisschen anders als wir in der konventionellen Imkerei. Und ich habe dann aber festgestellt, dass das, dürfte ein bisschen einen Raps dabei gehabt haben vom Frühjahr, der ist natürlich dann relativ auskristallisiert schon gewesen. Er war schon noch ein bisschen flüssig, ich habe dann abgeschleudert damit. Habe ihn aber dann den Rest wieder eingestellt hinten in den Honigraum und habe ihn dann ausfressen lassen und austragen lassen und habe dann nur ein bisschen drauf gefuttert. Da habe ich auch genau durchgeführt, wie viel das ich da wieder zugefuttert habe. Das hat sich relativ in Grenzen gehalten bei den zwei Bienenkisten. Und bei den Varrebeuten, das waren ja lauter heurige Schwärme. Das heißt, ich habe ja die Varrebeuten, das waren, wie gesagt, insgesamt habe ich gehabt, beim Start habe ich, glaube ich, das hätte der Höchststand waren meine Völker, muss ich schnell nachschauen. Ja, das waren insgesamt 6 Varrebeuten plus 2 Bienenkisten. Also 8 Völker habe ich gehabt. Das erste Volk, das kleine, ist mir dann eben eh gleich, das habe ich dann relativ aufgelöst, glaube ich, habe ich es irgendwann dann im August dann, weil das war so wenig. Und auch einen super Schwarm, einen zweiten von meiner Kiste, habe ich einen Spezi gegeben, der, also eigentlich hätte ich sozusagen 9 Beuten gehabt, aber die habe ich ihm dann geschenkt. Ein 2,5 Kilo Schwarm, der hat dann auch mit der Varrebeute angefangen und der hat aber auch das Volk super über den Winter jetzt behandelt und ist auf 2 Tagen mit Honig überwintert. Und, aber wie gesagt, bei den Varrebeuten habe ich dann insgesamt 9 Kilo Honig auch noch ausschleudern können. Also ich habe Honigernte von ca. 16 Kilo gehabt. Also ein bisschen was für daheim gibt es auf alle Fälle. Für daheim, das reicht auch für mich völlig aus. Ich habe nicht vorgehabt, dass ich da irgendwie das über das Geschäft mache. Man schenkt auch gerne einen Hin. Ja, genau. So ist mein Zug. Genau. Und wie sind die Pläne nächstes Jahr? Wie wird es weitergehen? Naja, weitergehen wird es auf jeden Fall so, dass ich bei der Varrebeute bleibe. Allerdings möchte ich mir, und das ist, da habe ich jetzt das Material gerade besorgt, ich möchte bei die Halbzagen, bei den Vollzagen, möchte ich jetzt beginnen, mit diesen Bügeln zu arbeiten. Das heißt, damit ich das nicht jedes Mal freischneiden muss, da gibt der Bodenmann so einen U-Bügel rein, also nicht aus Holzrammeln machen, sondern einfach aus Metall. Ist ein Edelstahl, 3 mm Draht, den birgt man ab und stellt rein und steckt ihn dann rein und damit habe ich dann eigentlich genau den gleichen Effekt, als wenn ich ein normales Rammel habe und brauche es nicht jedes Mal freischneiden. Das heißt, das wird mit, glaube ich, so 3-4 mm Abstand von der Seitenwand muss der Draht runtergehen und unten auch Bienenhöhe frei haben, dass sie unten durchgehen zwischen die einzelnen Oberträger und davon erwarte ich mir ein bisschen ein komfortableres Wechseln, auch weil es doch schneller geht. Ich meine, das ist halt, es ist nicht mehr ganz, aber es ist alles Naturbau, also ich bleibe beim Naturbau. Ha. Und Du, und, ja, möchte ich auf jeden Fall machen. Und nur erweitern oder das passt mir von der Zeit? Ja. Schon. Naja, ich habe jetzt die 6 Völker, mal schauen, was man über den Winter vielleicht doch noch eingeht, weil bei uns sind ja die Zeiten herum ganz schlecht. Also ein Kollege von mir, der hat auch 5 Völker gehabt, sind alle 5 Völker kaputt gegangen. Ja. Der hat mal mit der Rohrbehandlung sehr spät dran. Mhm. Ich hoffe, dass ich, also gestern sind alle Völker geflogen. Gestern ist der 14. Bei uns war es ja gestern traumhaft und zwei vom Wetter her, sogar wieder Pollen eingetragen. Wahnsinn. Am 14. Dezember Pollen einzutragen, gelben, roten, so komisch graubraunen, also sensationell. Mhm. Was zwar schlecht ist, weil es natürlich, das deutet auf Brut hin. Mhm. Also das ganz heißt, Pollen. Ganz brutfrei dürfte man noch nicht sein. Mhm. Und ja, wir haben auch erst 2 Nächte gehabt, das war am 9. 10. Dezember, da haben wir -1 Grad gehabt, sonst hat es ja bei uns in Oberösterreich über +1 Grad. Also das ist ja eine Katastrophe. Ja. Ich glaube, da war es bei euch in Wien unten schon köder, glaube ich. Nee, auch nicht viel. Also ja, ein bisschen, aber nicht oft und nicht wirklich viel drunter. Ja. Aha. Okay. Na gut. Ja. Aber schauen wir mal, was sich da ergibt. Du, ja, jetzt muss ich möchte schon so weitermachen. Aber möchtest du weitermachen? Das heißt, Dann ich werde sicher nicht auf ein Einheitsmaß gehen. Ich habe zwar jetzt zwar von einem verstorbenen Imker zwar relativ gute Einheiten gekriegt, weil falls ich mir irgendwo einmal voll gekauft, dass ich die dann da drinnen übersiedeln kann, aber ich gehe sicher nicht aufs Einheitsmaß. Also das tue ich sicher nicht. Also ich bleibe bei der Varee. Was ich nicht erweitern werde, ist die Bienenkiste. Das ist einfach für mich so ein bisschen auch. Wie bist du denn auf die gekommen? Die Bienenkiste, ja, weil ich auch Alternative im Imkerei gesucht habe, Naturbau. Und da bin ich halt über die Bienenkiste statt Imkerei. Ja. In Deutschland ist das ein bisschen so im Kommen gewesen. Ja. Und habe mir gedacht, naja, da zimmert die mir halt einmal zusammen aus dreischichtverleimte Platten. Und das, ja, der Start war eigentlich sensationell gut. Also das. Ja. Aber die Problematik ist halt, es ist ein wahnsinniges Gewicht, die Kisten kriegt, wenn es voll ist, bis zu 80 Kilo. Und die muss dann hochkanten und, also es ist Handling. Eigentlich komplizierter als wir bei den normalen Magazinsystemen. Aber es ist halt sehr, sehr naturnahe. Ich meine, mit allen Vor- und Nachteilen, also Drohnenbrut und so weiter, da tut sich in der Bienenkiste nichts, weil die brüten so, wie sie es wollen. Ja, genau. Und man schneidet da nichts raus. Also. Ja. Es ist halt, Bienenkistenimkerei ist eine reine Überschussimkerei. Das heißt, da kann es da passieren, zumindest so wie es die Kollegen geht, das schon länger machen, dass 2-3 Jahre gar keinen Honig auch ernten kannst, wenn es blöd hergeht. Du, und was aber, ist. Ja? Ja, bitte. Was ist dein Grund für naturnahe? Also, weil du sagst eben, das ist da wichtig? Also, ja, für mich ist wichtig, dass jedes Tier, sage ich jetzt einmal, nach Möglichkeit so leben kann, wie es von der Natur aus leben soll. Ja. Und ich meine, ich hab jetzt bei Gott kein Problem mit den konventionellen Imker, also ich bin da nicht denen einer Gegner, das sehe ich ganz anders. Aber ich sage, das, was ich imkern will so weit wie möglich naturnahe imkern. Mhm. Und das fängt bei einer normalen sogenannten Wildbau oder Naturbau an, dass die Bienen halt das so bauen können, unter Anführungszeichen, wie es wollen. Mhm. Und sie machen auch die Drohnenbauten, so wie sie es brauchen. Das ist meine Philosophie. Mhm. Und Zucker dazu zu füttern, halt nur dann, bevor sie jetzt, wenn sie halt verhungern. Wie es heuer war, habe ich dazu füttern müssen, weil einfach nichts da war. Oder wenn ein recht starkes Melanozytose-Jahr ist, muss man halt auch was tun, weil da taten sie da hungern. Ja. Keine Frage. Mhm. Aber soweit es irgendwie geht, los ist am Honig. Und zum Beispiel voriges Jahr war es ja bei uns ganz interessant, da haben wir die Kollegen vom Imkerverein extrem gejammert mit Melanozytose-Honig. Mhm. Habe ich gesagt, ich habe keinen Melanozytose-Honig drin. Sag ich, das verstehe ich nicht. Ich habe dann nachgeschaut, obwohl ich das mit dem Umkreis vor 2 Kilometer da am Imkern miteinander oder 3, habe ich tatsächlich keinen drin gehabt. Und meine Vermutung war, weil mein Honig von Anfang an drinnen blieb ist, voriges Jahr. Ich habe voriges Jahr keinen Honig geerntet, außer, 3 Kilo, glaube ich, habe ich rausschneiden müssen hinten, weil da haben sie drüber gebaut. Und ich habe das darauf zurückgeführt, weil es eigentlich den ganzen normalen Sommerhonig, also bevor dann noch der Waldhonig gekommen ist bei uns, schon drinnen gehabt haben und der dann auch gar nicht mehr so auskristallisiert angefangen hat. Und dann haben sie gesagt, ja, du wirst die anschauen, die werden da alle sterben, weil wenn du dann Waldhonig hast, dann haben sie Probleme mit der Blase und also mit dem Darm und ja, sag ich, schau mal, ich hab zwei Bombenvölker über den Winter gebracht, wo andere gejammert haben. Ich habe es natürlich auch genauso roh behandelt, also Ameisensäure, dann die Oxalsäure im Winter, was jetzt der wieder bevorsteht. Mhm. Ja, und war eigentlich sehr zufrieden. Und dann habe ich gesagt, Wahnsinn, dass du das drüber brauchst. Und ja, sage ich, ich habe mich an das gehalten, wenn es ein wirkliches Waldhonigjahr wäre, hätte ich was da müssen. Keine Frage. Aber das war es halt nicht. Und heuer war ja bei uns, weiß nicht, wie es bei euch unten war, aber bei uns herum gibt es ja gar keinen Waldhonig heuer. Bei uns hat der Wald heuer nicht gehonigt. Sage ich mal so, jetzt kann man gut im Viertel. Mhm. Hausruckviertel. Weil es einfach war nichts heuer. Und Melizidose, das ist die Zuckerart, die im Honig da, also beim Waldhonig vorkommt. Beim Waldhonig kommt, genau. Und das kristallisiert so aus, das kriegst du dann nicht aus. Ja, der wird betonhart drin. Das ist also ein ganz weißer Honig, schaut so weiß-grau, schaut der Honig dann aus. Aber der ist so hart, dass den kannst du nicht, also schleudern bei Gott nicht, und den kann auch die Bienen nicht mehr verarbeiten, weil sie ihn ja nicht mehr auflösen kann im Winter. Weil sie ja Wasser brauchen dazu. Allerdings ist angeblich, ich habe ihn selber noch nicht gegessen, aber laut Aussage von der Imker-Kollegin, die hat voriges Jahr einen gehabt, den hat sie sich dann umtragen lassen. Das muss einer der besten Honig sein, vom Geschmack her. Aber man kann es eigentlich nur mehr dann im Frühjahr einsetzen, zum Drauffüttern, wenn man es im Frühjahr braucht, und weil da haben sie dann schon auch Wasser. Das Problem ist ja, dass sie im Winter kein Wasser haben. Das ist das Problem. Na gut. Michael, jetzt lasse ich dich wieder. Danke. Du hast uns einen schönen Überblick gegeben, einfach wirklich über das, was du machst und wie du das machst. Und auch, dass du da wirklich die Literatur praktisch immer wieder einfach bei der Hand hast, dass du das vervollständigst, was du denkst und was man auch wissen muss. Also das ist... und wie gesagt, aber auch mit die Imker-Kollegen, ich natürlich schauen, was die für Erfahrungen haben. Gell. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja. Also das ist wichtig, sagst du auch. Ja. Ganz wichtig. Wobei man ja von den Systemen, ob ich jetzt mit normal Zander oder Einheitsmaß imkern würde oder so, ist ja wurscht. Vom Betreuen der Völker ist kein Unterschied. Also es ist ja nur die Art und Weise, wie halt die Bienen dann bauen dürfen. Man muss genauso behandeln, man muss genauso schauen. Und ja, aber ich bin, täglich ist übertrieben, aber so 2-3 Mal in der Woche, wenn es beruflich irgendwie geht, bin ich bei meinen Bienen. Viel schauen. Schau halt, wie es denn da geht. Anders geht es gar nicht. Geil. Danke, Michael. Das war ein Gespräch mit Michael Pucher aus Oberndorf bei Schwanenstadt in Oberösterreich. Er hat erzählt, dass er mit der Bienenkiste angefangen hat und dann auf die Varroa-Beute umgestiegen ist und wie es ihm dabei geht. Ich habe noch zwei Podcast-Tipps, also Audio aus dem Internet. Es gibt von Walter Hefeker einen Podcast Bienenpolitik. Walter Hefeker ist der Präsident der Vereinigung der europäischen Berufsimker. Und sein Podcast heißt Bienenpolitik, ist zu finden auf podcasts.hefeker.org. Ich gebe einen Link in die Shownotes hier dazu. Und der letzte Podcast, also in diesem neuesten Podcast, spricht ein Imker vom französischen Imkerverband während der Berufsimkertage in Donaueschingen im Oktober 2014 über die Vespa velutina, die Hornisse, die da nach Frankreich eingewandert ist und die wir auch schon einmal in den Bienengesprächen zum Thema hatten. Und das ist aber sehr interessant. Der französische Imker spricht im Detail über dieses Tier und was es für eine Auswirkung und Bedeutung hat für Imker in Frankreich, aber auch in Deutschland und in Europa. Also dieser Podcast ist wirklich empfehlenswert, weil es wirklich auch um die Bienen geht aus erster Hand. Nicht von irgendjemandem, sondern vom Chef von der Vereinigung der europäischen Berufsimker. Nummer 2, das habe ich auch noch. Es gibt einen Podcast, der heißt Omega Tau, zu finden auf omegataupodcast.net. Und dort habe ich gehört eine Geschichte über, und zwar wirklich 2 Stunden lang, wie man Schweine füttert. Das ist ja jetzt nicht etwas, was man täglich im Radio hört, aber als Podcast hochinteressant, im Detail 2 Stunden und 46 Minuten. Omega Tau ist von Markus Völter aus Stuttgart und das Gespräch über das Schweinefüttern macht Nora Ludewig und sie spricht mit Wolfgang Siegert vom Institut für Tierernährung der Universität Hohenheim über die Ernährung von Nutztieren. Schwerpunkte in diesem Gespräch sind Schweine und Geflügel, aber die beiden reden auch über Wiederkäuer. Es geht um die Ernährung in den verschiedenen Lebensphasen, um die Auswirkung der Ernährung auf die Produktqualität und die Möglichkeiten, Futtermengen und Zusammensetzung zu optimieren. Das war wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe diese 2 Stunden 46 Minuten in mehreren Teilen gehört, weil man so viel erfährt, was wirklich im Detail versteckt ist. Man kann also die so viele Schrauben drehen bei der Nutztierfütterung nach so vielen Kriterien und Gesichtspunkten, dass es wirklich, das hat man so noch nicht gehört. Auch hat man noch nicht gehört, dass es im deutschen Grundgesetz verankert ist, dass es billiges Essen geben soll für die Staatsbürger. Und das bedeutet, dass es Förderungen geben muss, dass es billiges Futter geben muss, zugänglich für die Bauern, für ihre Tiere. Und das hat Konsequenzen, die man eben in diesem Omega-Tau-Podcast über Tierernährung, das ist die Nummer 156, wirklich in allen Details hört. Und auch, was man an Aminosäuren gibt, das hat wieder Einfluss auf das, was die Tiere an Lulu von sich geben und wie das riecht und wie das wiederum bei den Fischen ist, die das Ganze mit viel mehr Wasser machen, das ist ein anderer Stoffwechsel. Wow, wow, wow. Kann ich echt nur empfehlen, ich gebe einen Link dazu. Omega Tau, auch wirklich ein breites Themenspektrum über Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Wahnsinn. Ja. Fotogrammetrie im Himalaya. Über Gebirge, über Gleisbau. Ja, Omega Tau, die Links dazu auf www.bienenpodcast.at, also bei uns in den Shownotes hier. Ich schaue jetzt noch, was am Programm steht für die Jänner-Ausgabe der Bienengespräche. Mitte Jänner starten wir dann mit den Profis ins neue Jahr über die Erwerbsimker mit, sagen wir, 3000 Völkern. Die haben eine ganz andere Sicht auf ihr fliegendes Personal. Wo sind da die Unterschiede der Berufs- und Erwerbsimker zu den Hobbyimkern und wo sind Gemeinsamkeiten? Das versuchen wir in der Jänner-Ausgabe herauszufinden. Lothar Bodingbauer wünscht euch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und dass es euch und euren Liebsten und euren Bienen auch gut geht.